Wir beginnen unsere letzte Sitzung dieses Seminars und ich bitte Herrn Schulz zu sprechen über Stadtadel und Bürgertum, vornehmlich in oberdeutschen Städten im 15. Jahrhundert. Per aristocrazia cittadina e ceti popolari nelle città della Germania superiore nel 400. Einleitend darf ich allen Anwesenden danken für das Ausharrungsvermögen, obwohl, wie ich weiß, vielen dadurch erhebliche Nachteile für die Heimreise erwachsen. Wenn ich meine Ausführungen mit dem ausgehenden 14. Jahrhundert beginne, dann geschieht das unter dem Vorzeichen, dass bis zu diesem Zeitpunkt die größeren innerstädtischen Auseinandersetzungen und der Prozess der Umgestaltung der Verfassung und insoweit auch des Sozialgefüges in den meisten oberdeutschen Städten im Wesentlichen abgeschlossen waren. Gerade dieses Ergebnis trug in vielen Fällen dazu bei, dass sich die Position des Stadtadels, um erst einmal ganz naiv diesen problematischen Begriff zu gebrauchen, im Laufe der weiteren Entwicklung immer schwieriger und konfliktreicher gestaltete. Es war durchaus nicht so, dass seine im Laufe des 14. Jahrhunderts zwar eingeschränkten, aber in der Stadtverfassung auch geregelten Rechte ihm nun eine gesicherte Stellung und Funktion zugewiesen hätten. Zwar war der Stadtadel, wenn man so will, weiterhin politisch überrepräsentiert, aber es machte sich doch mehr und mehr eine gewisse Abhängigkeit von den Zünften als politischen Verbänden bemerkbar. Gleichzeitig, also seit der Wende vom 14. zum 15. Jahrhundert, setzte in vielen oberdeutschen Städten eine gezieltere Territorialpolitik in etwas größerem Maßstab ein, die das Verhältnis zwischen Stadt, Adel und Stadt in vielen Fällen zusätzlich belastete. So kam es in dieser Zeit nicht selten zu einer krisenhaften Zuspitzung in den Beziehungen des Stadtadels zum Stadtbürgertum, die aber meines Erachtens keineswegs eine adäquate Beachtung in der umfangreichen Literatur zur Verfassungs- und Sozialstruktur der spätmittelalterlichen Stadt gefunden hat, obwohl sich hier sehr auffallende und folgenreiche Veränderungen vollziehen. Diese fallen allerdings nicht mehr in erster Linie oder ausschließlich in die Kategorie der innerstädtischen Auseinandersetzungen, neuerdings gern Bürgerkämpfe genannt, wie wir schon gehört haben, sondern weisen deutlich über die Mauern der Stadt hinaus und werden deshalb vielfach mit dem Stichwort der Fehden oder militärischen Konflikte der spätmittelalterlichen Städte abgehandelt. Wie mir scheint, lassen sich jedoch gerade an diesen Vorgängen wesentliche Veränderungen im bürgerlichen und adligen, auch spezifisch stadtadligen Selbstverständnis ablesen, die wiederum mit wichtigen Umbrüchen wirtschaftlicher und politischer Natur korrespondieren. Ausgehend vom Basler Beispiel soll diese Entwicklung unter Einbeziehung von Straßburg und einigen anderen rheinischen Städten in ihren wesentlichen Etappen kurz skizziert und analysiert werden. Wenn in Orientierung an dieser von Zahl und Bedeutung her sehr gewichtigen Gruppe von Städten auch ein wesentlicher Entwicklungstrend erfasst werden kann, so besteht doch kein Zweifel, dass es daneben ganz anders strukturierte Städte gegeben hat, für die sich ein Wandlungsprozess in eher umgekehrter Richtung beobachten lässt. Das herausragendste Beispiel dafür ist zweifellos Nürnberg, dessen Stadtadel eigener Prägung in derselben Zeit seine Position ausbaut und ausgestaltet und zu Beginn des 16. Jahrhunderts schließlich in ungewöhnlicher Form absichert und festschreibt. Diese Nobiles Nürnbergenses, die seit dem ausgehenden 14. Jahrhundert die Führungsschichten anderer oberdeutscher Städte an politischer und wirtschaftlicher Bedeutung weit überragen, sollen, soweit es die Zeit erlaubt, in die Betrachtung einbezogen werden. Dagegen kann die auch bereits im 15. Jahrhundert deutlicher werdende Tendenz, die auf eine Eingliederung mancher bisher weitgehend autonomer Städte in den vordringenden Territorialstaat hinaus blieb, was selbstverständlich nicht ohne Konsequenzen für das Verhältnis vom Stadtadel zum Bürgertum blieb, keine Berücksichtigung finden. Abschließend soll aber noch ein kurzer Blick auf die verschiedenartige Gestalt der städtischen Territorienbildung oder einfach das Ausgreifen der Stadt auf das Umland geworfen werden. Wenden wir uns angesichts dieses Programms sogleich dem Basler Beispiel zu und fragen, ohne auf das Spektrum der definitorischen Probleme einzugehen, was in diesem Fall ganz konkret mit dem Begriff des Stadtadels gemeint ist. Philipp Dollinger oder Philipp Dollinger, ist beides möglich, ist ein Elsässer. Er selbst sagt Dollinger. Ich habe ihn gefragt, er hat zu mir gesagt, er akzeptiert beide Formen. Das war bei unserer Exkursion, auf sich Dollinger nennen lassen, dass Höflichkeit gegenüber dem Post. Gut. Also selbiger hat zur Charakterisierung der politischen und sozialen Struktur besonders oberrheinischer Städte zwischen Patricien Nobel et Patricien Bourgeois differenziert, während ich im Zusammenhang mit der Frage nach der Bedeutung der Ministerialität für den Stadtwerdungsprozess zwischen bürgerlicher und ritterlicher Ministerialität unterschieden habe. Die Ausgangsüberlegungen sind dabei zwar unterschiedlich, von der Sache her besteht aber eine weitgehende Übereinstimmung in der Feststellung, nämlich, dass die städtische Führungsschicht, wie sie um die Mitte des 12. Jahrhunderts erstmals in Erscheinung tritt, einen Differenzierungsprozess mit dem Ergebnis vollzieht, dass etwa seit dem ersten Drittel des 13. Jahrhunderts eine Zweigliederung in eine ritterliche, enger mit dem ländlichen Adel verbundene und eine als Burgensis bezeichnete, dem allgemeineren bürgerlichen Interessen näher stehende Gruppe entgegentritt. Letztere, also die bürgerliche Gruppe, wurde in Basel Achtburger genannt, womit ihre Ratsfähigkeit, nämlich die Qualifikation, einen der acht den Bürgern vorbehaltenen Ratssitze einzunehmen, zum Ausdruck gebracht wird, während die Stadt Ritter oder das Patricien Nobel einen Anspruch auf vier Ratsstellen hatte. Mit dieser Gliederung unter politischen und ständischen Vorzeichen war die Organisation der Stubengesellschaften verbunden, denn die Ratsfähigkeit war von der Zugehörigkeit zu der sogenannten Hohen Stube abhängig, wie die Sammelbezeichnung für die verschiedenen Gruppierungen lautete, die jeweils mit bestimmten Lokalitäten verbunden waren. Die älteste und bekannteste Einrichtung dieser Art stellte das Haus zur Mücke dar, das am Ende des Domplatzes gelegen war, in erster Linie die ritterlichen Geschlechter vereinigte. Die ursprüngliche Stube der Achtburger von Basel befand sich im Haus zum Brunnen im Marktbereich. Diese ältere Stubenorganisation ist offensichtlich durch die Parteibildungen der Psitticher und Sterner Psitticher, also nach dem Papagei bezeichnet, wie sie im Zusammenhang mit größeren politischen Konflikten im Reich zu Beginn der 70er Jahre des 13. Jahrhunderts hervortraten, gestört worden. Jedenfalls bildete sich nun eine weitere Stube heraus, die als die niedere Stube im Unterschied zu der die beiden älteren Stuben vereinigenden oberen Stube bezeichnet wurde. Die Zugehörigkeit zu einer dieser Stubengesellschaften war die Voraussetzung für die Zugehörigkeit zur politischen Führungsschicht, zum Patriziat. Die Aufnahme in diesen Kreis erfolgte offensichtlich noch längere Zeit in strengen zeremoniellen und rechtsverbindlichen Formen, wie es uns in einer Aufzeichnung des bischöflichen Lehnsrechts von 1351 entgegentritt. Als drittes Element trat noch der privilegierte Status unter wirtschaftlichen Vorzeichen hinzu, und zwar die Zugehörigkeit zu den Hausgenossen mit dem Monopol des Wechselgeschäfts und des Silberhandels. Als der Basler Bischof 1289 seinen, Zitat, Burgern, den Wechslern zu Basel, die zu Tusch, zu Deutsch, Hausgenossen genannt werden, in Gesellschaft, Gut, Gewohnheiten oder Statuten bestätigten, ihnen ihre Gesellschaft, ihre guten Gewohnheiten und Rechte bestätigten, da wurde die Exklusivität dieser Gesellschaft durchaus betont, etwa mit der Bestimmung, dass kein anderer als ehelich geborene Söhne von Hausgenossen in diesen Kreis aufgenommen werden und das Wechselgeschäft betreiben dürfen. Dennoch sind die Hausgenossen in Basel bald in den Rechtsbereich der Zünfte einbezogen worden, wenn auch mit dem gehobenen Status einer der vier Herrenzünfte im Unterschied zu den 11 Meisterzünften. Angesichts der Rolle, die die Hohe Stube in Basel spielte, brauchte im Unterschied zu anderen oberrheinischen Städten hier, also in Basel, möglicherweise die Hausgenossenschaft nicht die Integrationsfunktion des Patriziats auf gesellschaftlicher Ebene zu übernehmen. Während die Basler Achtburger Geschlechter zur Wahrung des Vorrechts des Wechselgeschäfts meist die Mitgliedschaft bei der nun einer Zunft integrierten Hausgenossengesellschaft erwarben, vollzogen die ritterlichen Geschlechter in der Regel diesen Schritt nicht. Dennoch behaupteten sie zusammen mit den Achtburgern ihre Spitzenposition im Geld- und Kreditgeschäft Basels mit seinem großen Einzugsbereich bis weit in das 15. Jahrhundert hinein. So befanden sich nach der ersten erhaltenen Basler Steuerliste von 1429 von den 13 Vermögen um oder über 10.000 Gulden allein 12 in der Hand von Angehörigen der Hohen Stube, die zu dieser Zeit noch 89 steuerpflichtige Mitglieder umfasste. Zu ihr gehörten zum Beispiel in den Kirchspielen St. Peter und St. Leonhard beinahe drei Viertel der mehr als 2.000 Gulden versteuernden Personen. Im Übrigen war aber von ihrer allein beherrschenden Position im 13. Jahrhundert, zu ihrer Stellung in der Stadt im 15. Jahrhundert gravierende Veränderungen eingetreten. Neben dem Basler Stadtrat tritt bereits 1250 in einer der die städtische Allmende betreffenden Urkunde eine Gruppe von Koaktifices von Zunftvertretern auf. Aus dieser sich in Basel verhältnismäßig frühzeitig und konsequent ausbildenden Zunftorganisation entwickelt sich bereits in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts ein eigenes Gremium, das Zunftmeisterkolleg, als Vereinigung der Vorsteher der Einzelzünfte, das neben zunftspezifischen Fragen ein gelegentliches Mitspracherecht in städtischen Angelegenheiten geltend machte. Wie es die Handfeste für Kleinbasel von 1274, der Handfeste, zu entnehmen ist, umfasste der Rat neben den vier Rittern von dem Rate und den acht des Rates von den Bürgern auch bereits 15 des Rates von den Zünften. Damit scheint schon die Umwälzung der 30er Jahre des 14. Jahrhunderts vorweggenommen zu sein. Jedenfalls tritt hier schon die volle Zahl der Zünfte als gegliederte und handlungsfähige Einheit in Erscheinung. Aber diese Ratsbeteiligung der Zünfte blieb vorerst nur eine durch die Förderung des Bischofs ermöglichte Episode, der damit ein Gegengewicht gegen das übermächtig werdende Patriziat schaffen wollte. Wichtige Entscheidungen der Stadt wurden aber in der Folgezeit nicht mehr ohne gelegentliche Heranziehung der Zünfte getroffen. Erst die großen politischen Konflikte zwischen Kaiser und Papst mit ihren Widerspiegelungen auf städtischer Ebene und der sich vergrößernde Abstand zwischen bürgerlichem und ritterlich-adligem Patriziat führte aber in den 30er Jahren des 14. Jahrhunderts dazu, dass es auch in Basel zu einem Umbruch der Verfassung kam. Sind wir über den Verlauf der Ereignisse kaum unterrichtet, so ist uns doch mit der Handfeste des Bischofs von 1337 das Ergebnis gut bekannt. Nach einem ungemein komplizierten Wahlverfahren wurde der alte Zwölferrat um 15 Zunftratsherren ergänzt. Gesondert davon blieb das alte Zunftmeisterkolleg weiterhin bestehen. Zwar wurde diese Entwicklung durch die sogenannte böse Fastnacht noch einmal unterbrochen, als es am 26. Februar 1376 zu einem bewaffneten Auflauf der Bürgerschaft gegen den mit Herzog Leopold von Habsburg auf dem Münsterplatz ein prunkvolles Fest feiernden Adel kam, in dessen Folge die Stadt schweren Strafen und Beeinträchtigungen unterworfen wurde. und die Herrschaftsgewalt noch einmal so gut wie ausschließlich in die Hand des Adels und alten Patriziats zurückgelangte. Aber dieses Ereignis hatte nur einen vorübergehenden Rückschlag hinsichtlich des Einflusses der Zünfte zur Folge, die schon 1382 das verloren gegangene Terrain nicht nur zurückgewannen, sondern darüber hinaus eine Verdoppelung ihrer Ratssitze durch die Integrierung des Zunftmeisterkollegs in den Rat erlangten. Im Unterschied zu den Zunftratsherren, die von einem Ratskiesergremium gewählt wurden, gingen die Zunftmeister direkt aus den Reihen der Zünfte hervor und waren somit Vertrauensleute der Zünfte. Statt bisher 15 standen nun 30 Zunftvertreter den alten 12 Ratsherren gegenüber. Neben dem patrizischen Bürgermeister trat der Vorsitzende des Zunftmeisterkollegs, der Oberzunftmeister, als zweites Haupt in den Rat, der allerdings noch auch weiterhin meist dem Kreis der Achtburger Geschlechter entnommen wurde. Nach dem Straßburger Vorbild wurde 3 Jahre später außerdem als drittes Oberhaupt der Ammeister, der erst vom Rat ab 1386 nur noch von den Zünften im jährlichen Wechsel zu wählen war, berufen. Damit war in kurzer Zeit eine ziemlich radikale Umgestaltung der Stadtverfassung vorgenommen worden. An der Zusammensetzung des Stadtrates wurde in Basel im Unterschied zu anderen oberrheinischen Städten mit ihren Reduzierungen der Zahl der Zünfte gegen Ende des 15. bzw. zu Beginn des 16. Jahrhunderts nichts mehr verändert. Aber wie in Straßburg erfolgten auch hier bald wichtige Kompetenzverlagerungen und Machtverschiebungen. Im Jahre 1409/10 folgte als Reaktion auf die vorübergehende Dominanz einer kleinen Gruppe von Achtburgern die Wiedererrichtung des Ammeistertums, das in Basel ebenso wie in Straßburg und einigen anderen oberrheinischen Städten die Phasen der direkten und vorherrschenden Einflusses der Zünfte signalisiert. Sie dauerte in Basel in diesem Fall von 1410 bis 1417 und wurde unter anderem auch dadurch beendet oder zumindest abgekürzt, dass die reichen und einflussreichen Geschlechter Basels im Februar 1414 aus der Stadt auszogen und ihr Bürgerrecht aufkündigten und vor allem die Beseitigung des Ammeistertums zu erzwingen. Sie erzielten zwar nur einen Teilerfolg durch die Einschränkung der Kompetenzen des Ammeisters und die Beteiligung des Rates an den Wahlen, trugen aber wesentlich dazu bei, dass 1417 auf die Wiederbesetzung dieses Amtes verzichtet wurde. Dies war allerdings der letzte Erfolg des Basler Stadtadels. Als es 1444 nach dem verheerenden Einfall der Armagnacen in das Elsass und in die Nordschweiz unter der Führung des Dauphin und nach der vernichtenden Niederlage des kleinen Schweizer Heeres vor den Toren Basels bei St. Jakob bekannt wurde, dass König Friedrich, die Habsburger und der mit diesen verbundenen benachbarten Adel den Dauphin und seine Schinder- und Mordbrennerbanden herbeigerufen hatten, da wurde gegen den durch Lehnsbeziehungen den Habsburgern und Österreich verpflichteten Stadtadel immer heftigere Proteste von den Zünften laut, die Anfang 1445 die Macht an sich gerissen hatten. Die Adligen, die Lehen von Österreich innehatten, wurden im April 1445 gezwungen, ihre Ratsmandate aufzugeben. Am 21. Juli wurde in einer feierlichen Resolution, die fast alle Namen des oberrheinischen Adels einschließlich der alten Basler Geschlechter verzeichnet, allen denjenigen, die den Armagnacen behilflich gewesen waren, das Bürgerrecht, die Regimentsfähigkeit und das Wohnrecht aberkannt, allerdings nur ihnen persönlich, sodass ihre Nachkommen zum Teil wiederum in der Stadt anzutreffen sind. Dennoch stellt dieses Ereignis einen wesentlichen Einschnitt in einer langen Entwicklung dar. Dies ist auch zahlenmäßig zu erfassen. Lassen sich für den Zeitraum von 1360 bis 1385 noch 13 Adelsfamilien in den Ratslisten nachweisen, so sind für die Jahre 1460 bis 1485 nur noch 5 adlige Ratsgeschlechter anzutreffen. Deshalb blieben viele dem Adel vorbehaltene Sitze im Rat und seinen Gremien frei. sodass es bald nur noch eine Frage der Zeit war, bis diese Entwicklung zum Abschluss gebracht wurde. Dies geschah dann zu Beginn des 16. Jahrhunderts, nämlich 1515, durch die Aberkennung der letzten politischen Privilegien, über die die Hohe Stube nominell noch verfügte, wie die Besetzung des städtischen Niedergerichts, der Majorität im 7er und 13er Rat, das sind die typischen Ratsausschüsse, die sich im Laufe des 15. Jahrhunderts bilden, sowie das passive Wahlrecht zum Bürgermeisteramt. Bei den letzten 80 Jahren dieses Entwicklungsprozesses, also seit 1444-45 und dem für Basel vorteilhaften Friedensschluss mit Habsburg und dem oberrheinischen Adel im Jahre 1449, handelt es sich allerdings nur noch um eine Auslaufphase. Aber wenn auch der Stadtadel seine politischen Rechte weitgehend eingebüßt hatte und ihm zunehmend Misstrauen und Ablehnung in Basel entgegengebracht wurde, so bot doch die Stadt mit den prachtvollen Adelshöfen und den Möglichkeiten zur Geselligkeit weiterhin eine so große Attraktion, dass manch ein Adliger die Bedingungen der Stadt anerkannte und sich zu Dienst, Steuer und Gehorsam ihr gegenüber verpflichtete, sodass in dieser Entwicklungsphase Präsenz und politische Funktion des Adels in der Stadt besonders stark auseinandertreten. Wenn wir unter Stadtadel im engeren und eigentlichen Sinn nur die ritterlichen Geschlechter verstehen, die im 12. und 13. Jahrhundert fast ausschließlich aus der Ministerialität hervorgegangen waren, seit dem ausgehenden 13. Jahrhundert sich auch gelegentlich aus dem Landadel ergänzten, dann ist damit ein Personenkreis angesprochen, der von vornherein eine Art Doppelexistenz führte, indem er einerseits die Geschicke der Stadt lange Zeit bestimmend mitgestaltete, andererseits mit dem Landadel eng versippt war, zahlreiche Lehnsbindungen eingegangen war, die ihn immer wieder in Konflikte zur Politik und zu den Interessen der Stadt brachte und sich in seiner Lebensführung und in seinem Selbstverständnis von der bürgerlichen Welt deutlich abhob. Der Unterschied zwischen dem eigentlichen Stadtadel und den durch Aus- oder Edelbürgerverträge der Stadt verbundenen Adel auf dem Lande, der sich zur Unterstützung der Stadt bei militärischen Konflikten, einschließlich der zur Verfügungstellung seiner Burgen sowie der gelegentlichen Residenz in der Stadt verpflichtet hatte, beginnt seit der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts stärker zu verschwimmen und austauschbar zu werden. Insofern wird hier schon deutlich, dass dieser Stadtadel angesichts der politischen Entwicklung in der Stadt seit der Wende vom 14. zum 15. Jahrhundert auch auf die andere Karte setzen und die Verbindung etwa zu Habsburg, der Markgrafschaft Baden, Württemberg oder Burgund ausgestalten und in den Fürstendienst treten konnte. Sehr viel schwerer hatten es in dieser Hinsicht ihre ungleichen Partner, die Achtburger, die sich von Hause aus in ihrer politischen und wirtschaftlichen Orientierung deutlich von den Rittergeschlechtern unterschieden, durch die Einrichtung der Stubengesellschaft und mehr noch durch die verfassungspolitischen Veränderungen, wie sie durch die nachdrängenden Gruppen von Kaufleuten und Handwerkern im 14. Jahrhundert herbeigeführt worden, in eine Art Schicksalsgemeinschaft mit diesen Stadtadligen hineingedrängt sahen. Zwar bestanden auch gewisse Gemeinsamkeiten, denn die Achtburger verfügten auch über Lehnsbesitz und verwandtschaftliche Beziehungen zum Adel, aber ihr Lebens- und Bezugsbereich war und blieb doch ausschließlich oder ganz überwiegend die Stadt, sodass diese in der Stadt so lange Zeit dominante und aktive Gruppe mit der politischen Krise, in die sie mit dem Adel seit dem ausgehenden 15. Jahrhundert geriet, 14. Jahrhundert geriet, ihren festen Standort verlor und zum Teil spürbare Orientierungs- und Anpassungsschwierigkeiten an die neue Situation hatte. So kann man registrieren, dass eine größere Zahl alter, einflussreicher Achtburger Geschlechter im 15. Jahrhundert von der Bühne des Geschehens verschwindet, während andere, die sich ihnen bietende Möglichkeit nutzten und eine stärkere Anlehnung an die Basler Herrenzünfte suchten. Versuchen wir zur leichteren Orientierung einen Überblick über die wesentlichen Entwicklungsphasen zu gewinnen. Erstens, bis etwa 1270 mit einer unangefochtenen Herrschaft der Ritter und Achtburger. Zweitens von ca. 1270 bis in die 1330er Jahre eine klare Dominanz derselben bei gelegentlicher Berücksichtigung oder Mitwirkung der Zünfte. Drittens von den 1330er bis zum Beginn der 1380er Jahre, teilweise früher, eine zwar gleichrangige und zahlenmäßig sogar leicht dominierende Beteiligung der Zünfte an der Stadtherrschaft, tatsächlich jedoch weiterhin eine Vorherrschaft der alten Führungsschicht. Viertens von etwa 1380 bis 1445 die Umkehrung dieses Verhältnisses, auch wenn zeitweilig die wichtigsten Ämter noch in der Hand der alten Geschlechter anzutreffen sind, mit dem eindeutigen Scheitern der Bemühungen um die Wiedererlangung ihrer alten Vormachtstellung. Schließlich fünftens die Phase von etwa 1450 bis 1530, in der der langsame, aber kontinuierliche Abbau der noch verbliebenen Vorrechte der alten Führungsschicht erfolgt. Wenn man einmal von der heutzutage gern Bürgerkämpfe genannten innerstädtischen Auseinandersetzungen, die, wie erwähnt, in Basel 1382 und auch sonst am Oberrhein um diese Zeit im Wesentlichen abgeschlossen waren, absieht, dann ist meines Erachtens vor allem die Entwicklungs- und Umbruchsphase im Übergang vom 14. zum 15. Jahrhundert, die wesentliche Veränderungen herbeigeführt hat und interessante Einblicke in die sich rascher wandelnde bürgerliche und adlige Welt gewährt. Bevor wir jedoch einige allgemeinere Überlegungen anstellen und Rückschlüsse ziehen wollen, soll wenigstens noch das wichtige Straßburger Beispiel für diese Zeitspanne kurz vorgestellt werden, um zugleich deutlich zu machen, dass es sich bei Basel durchaus nicht um eine isolierte Erscheinung handelt. In zwei Etappen war hier 1332-34 und 1349 eine zunehmende Beteiligung der Zünfte am Stadtrat durchgesetzt und mit der Einführung des aus den Reihen der Zünfte zu wählenden Ammeisters stark abgesichert worden. Der gewachsene Einfluss der Zünfte dokumentiert sich in der Entscheidung von 1362, nach der nun auch die Zuordnung der reichen Gewerbe, der Goldschmiede, Tuchscherer und anderer bisher den Konsthoflern, Führung, das ist dann die spätere Führungsschicht, das Patriziat von Straßburg, angehörenden Gruppen zu den Zünften erfolgte und grundsätzlich festgelegt wurde, dass alle, die nicht von ihrem Vermögen lebten, sondern einer Erwerbstätigkeit nachgingen, mit einer der Zünfte zu dienen hätten. Wenn darüber hinaus bestimmt wurde, dass in Zukunft reich gewordene Zunftangehörige nicht mehr zu den Konsthoflern überwechseln dürfte, dann kann kein Zweifel daran bestehen, dass dies ganz eindeutig gegen das Patriziat gerichtete politische Entscheidungen gewesen sind. Zeitweilig, 1372 bis 1382, konnten die alten Patriziergeschlechter nochmals einen etwas größeren Einfluss zurückerlangen, was jedoch an dem Trend dieser Entwicklung nichts zu ändern vermochte. Nach manchen kleinen Konflikten kam es dann 1419 zu einem radikalen Bruch, als im Zusammenhang mit der Fehde des Bischofs von Straßburg, der sich mit dem Landadel gegen die Stadt verbündet hatte, die latenten Spannungen eine erhebliche Zuspitzung erfuhren. Die Klagen aus der Bürgerschaft über das anmaßende und verletzende Auftreten durch Stockhiebe und Jagd auf Bürgertöchter und so weiter, was da alles aufgeführt wird, besonders der stadtadligen Jeunesse de Ré, sei es nun die verschiedenen Geschlechter, ich lasse die Namen beiseite, waren immer heftiger geworden, wie sie der Rat in einer Enquete von 1419 systematisch erfasste. Ein wenig später, auch 1419 erlassenes Mandat, nach welchem alle in Straßburg ansässigen Adligen das Bürgerrecht zu erwerben und, wie auch die adligen Ausbürger, dem Stadtrat einen Treueid zu leisten hätten und nur dann dem Stadtrat oder Schöffenkolleg angehören könnten, wenn sie in der Stadt ansässig wären, löste dann eine entschiedene Gegenmaßnahme beim Stadtadel aus. 36 besonders einflussreiche Mitglieder des Patriziats verließen die Stadt und begaben sich nach Hagenau, kündigten ihr Bürgerrecht auf und schlossen untereinander und mit Teilen des Landadels ein gegen die Stadt gerichtetes Bündnis der Vereinigten Ritterschaft außerhalb Straßburgs. Ihr Sprecher, Burchard von Müllenheim, legte die Klagepunkte des Adels gegen die Stadt in einer Ratssitzung in Straßburg noch einmal dar. Sie liefen darauf hinaus, dass die politische Entwicklung der letzten Zeit unerträgliche Formen angenommen habe, alle Macht bei den Handwerkern und vor allem deren Repräsentanten dem Ammeister liege, während die patrizischen Städtemeister nichts als dessen Knechte wären. Außerdem sei ihnen, den Adligen, durch widerrechtliche Maßnahmen die Ämter des Schultheißen, Burggrafen, Münzmeisters entzogen worden. Insbesondere auch die Münze, die sie vom Reich und Kaiser zu lehnen hätten. Die umfangreiche Erwiderung der Stadt legt dar, dass der Adel durch seinen Streit und die Fraktionskämpfe selbst die Einschränkung seiner Macht und seines Einflusses herbeigeführt habe. Eine Mitwirkung am Regiment wolle man ihm jedoch nicht verwehren, wenn auch in begrenztem Maße. Diese Ausführungen waren jedoch nicht gerade zur Beilegung des Konflikts angetan. So kam es zu einem mehrjährigen Krieg, der nach der von den Adel als Aktionszentrum benutzten Burg Dachsteiner Krieg genannt wurde. Während sich der Adel mit dem Bischof verbündete, erneuerte Straßburg bezeichnenderweise das alte, wegen mancher Streitigkeiten inzwischen aufgegebene Bündnis mit Basel, Freiburg, Colmar, Schlettstadt, Mühlhausen und den anderen elsässischen Städten. Durch Vermittlung des Mainzer Erzbischofs und des Markgrafen von Baden kam es im April 1422 schließlich zu einem angeblichen Kompromiss Frieden in Speyer, der tatsächlich jedoch eine klare Niederlage des Adels darstellte. Denn nicht nur die Forderung nach Erwerb des Bürgerrechts und der Leistung des Gehorsameides mussten sie akzeptieren, sondern auch eine erhebliche Einschränkung ihrer Position im Stadtrat hinnehmen, in welchen sie nun statt 28 nur noch mit 14 Mitgliedern vertreten waren, während ihnen weiterhin 28 Zunftratsherren gegenüberstanden. Mit diesem Ereignis verloren die Straßburger Konstofler erheblich an Bedeutung, was sich auch in Zahlen ausdrücken lässt, denn bei einer Mobilmachung von 1392, also vor diesen Ereignissen, wurden noch 315, bei der Volkszählung von 1444 nur noch 100 Konstofler und 21 Konstoflerinnen registriert. Am radikalsten reagierte die Mainzer Bürgerschaft in dieser Frage. Hier hatten die Zünfte bereits 1332 einen gleichgewichtigen Anteil am Stadtregiment erlangt und 1411 die Anerkennung der Privilegien der Geschlechter, deren Verdrängung aus dem Rat und die Gleichheit aller Bürger gefordert. Dieses Problem blieb nun ständig auf der Tagesordnung, wenn auch durch die Vermittlung der Ratsfreunde aus Worms, Speyer, Frankfurt und Oppenheim 1430 und 1437 vorübergehend die Beilegung des Konfliktes erfolgte. Zum offenen Aufstand gegen das alte Patriziat kam es angesichts der Armagnacengefahr im Juli 1444, in dessen Folge die Geschlechter aus dem Rat ausgeschlossen und entmachtet wurden, während die Zünfte nun die Alleinherrschaft in der Stadt übernahmen. Aber dabei ließen sie es nicht bewenden, sondern forderten die Aberkennung der alten Vorrechte der Geschlechter, also über die politischen Rechte hinausgehend auf die wirtschaftlichen, besonders des Garten- und Hausgenossenrechts, also des Gewandschnitts und Wechselmonopols. Der darüber ausbrechende langwierige Streit, in dem sich auch die Ratsvertreter aus Köln, Straßburg, Nürnberg, Ulm, Augsburg, Worms, Speyer und Frankfurt vermittelnd einschalteten, trug wesentlich zur Schwächung und zum Verlust der Stadtfreiheit von Mainz bei, der mit der Eroberung und Zerstörung der Stadt durch den Mainzer Erzbischof und Kurfürst Adolf II. Von Nassau am 28. Oktober 1462 eintrat. Die Situation dieser Jahre und Jahrzehnte kommt in einem Schmachlied vom Jahre 1450 zum Ausdruck, mit dem der Adel, wenn auch mehr der Landadel, seinem Hass auf die Städte Luft machte, aus dem nur diese eine Strophe zitiert sei. Den Städten hat er, der Böse, Hochfahrt gegeben, wie sie dem Adel widerstreben und den gänzlich vertreiben, wider Gott ohne alles Recht, auch damit geistliches Geschlecht. Sie ließen sich's wohl beleiben, sie lassen sich es wohl ergehen, die Städte. Die städtisch-bürgerliche Welt hatte sich in dieser Zeit spürbar verändert. Und zwar sowohl in ihrer politischen, in ihren politischen und gesellschaftlichen Verhältnissen im Innern, als auch in ihren Beziehungen zu ihrer Umwelt. Was sich vielleicht am deutlichsten in ihrer meist seit dem Übergang vom 14. zum 15. Jahrhundert energisch in Angriff genommenen Territorialpolitik widerspiegelt. Darauf wird später kurz zurückzukommen sein. Werfen wir noch vorläufig einen Blick auf die Städte selbst. Mochten auch andere Städte nicht so weit gehen wie die Mainzer in ihrer Erbitterung gegen den Stadtadel und mochte gerade dieses Beispiel signalisieren, wie gefährdet die bürgerliche Selbstständigkeit und das gesteigerte Selbstbewusstsein des Bürgertums waren, ja, dass in gewisser Weise der Mainzer Fall eine Trendwende zugunsten der erstarkenden Territorialgewalt markieren könnte, so ist doch nicht zu übersehen, dass seit dem Ende des 14. Jahrhunderts in weiten Bereichen der freien und Reichsstädte in Deutschland ein neues Selbstverständnis im Bürgertum sowohl unter politischen wie wirtschaftlichen als auch rechtlichen Vorzeichen, von kulturellen und religiösen einmal ganz zu schweigen, zum Durchbruch gelangt war. Es war dem des Adels klar entgegengesetzt und wurde von diesem in mancher Hinsicht als bedrohlich und angesichts der wirtschaftlichen Expansion des Bürgertums in dieser Zeit vielfach als existenzgefährdend angesehen. Dabei muss es durchaus nicht zu einem radikalen Umsturz oder Umbruch der Verfassungs- oder Gesellschaftsstruktur kommen. Insofern ist den Autoren zuzustimmen, die den Begriff der Revolution für die innerstädtischen Auseinandersetzungen des Spätmittelalters als inadäquat ablehnen. Aber ob umgekehrt, und damit knüpfe ich an unsere erste Debatte an, mit dem Begriff der Bürgerkämpfe der Wandlungsprozess dieser Zeit angemessen erfasst wird, erscheint denn auch sehr fragwürdig, zumal das wohl am stärksten hervortretende neue Element, nämlich die Zunft, einerseits als politischer Verband, auf dem nun die neue Verfassung der Stadt im Wesentlichen aufbaut, und andererseits und zugleich noch mehr die Zunft als Grundlage der Gesellschaft- und Wirtschaftsstruktur der Stadt, begrifflich dabei keine Berücksichtigung findet. Im Zuge dieser Veränderungen erlangen in den davon erfassten Städte alle nicht einer Zunft angehörenden Gruppen, die zahlenmäßig gleichzeitig stark zurückgehen, eine Nebenrolle oder Sonderexistenz. Die Zunft wird hier zum bestimmenden Element, sowohl politisch in der Ratsverfassung, wirtschaftlich hinsichtlich des Gewerberechtes und gesellschaftlich, was die Zunfthäuser, Bruderschaften, Feste anbelangt, als auch militärisch in der Form der Wehrverbände, sodass auch bezeichnenderweise nicht der Erwerb des Bürgerrechts, sondern des Zunftrechts gerade für das 15. Jahrhundert vielfach die entscheidende Voraussetzung für die voll anerkannte und vollberechtigte Zugehörigkeit zur Stadtgemeinde war. Dieses neue, stark von der Zunft her geprägte Verständnis von der bürgerlichen Gesellschaft in Anführungsstrichen rückt meines Erachtens bei diesen Bemühungen um Definition und Analyse des sich in größeren Bereichen vollziehenden Wandels nicht stark genug in den Vordergrund. Von der Fragestellung und Argumentation her perpetuiert sich zum Teil zu stark das Bild von der patrizisch und kaufmännisch geprägten Stadt des Spätmittelalters. Erich Maschkes zu Recht so berühmt gewordener umfangreicher Beitrag von 1959 über Verfassung und soziale Kräfte in der Stadt des späten Mittelalters, vornehmlich in Oberdeutschland, müsste, wie ich meine, um einen zweiten Teil gleichsam die Kehrseite der Medaille ergänzt werden. Gewiss ist es richtig und gut begründet, wenn er betont, dass die verfassungsmäßige und politische Wirklichkeit hinter dieser nach manchen Auseinandersetzungen neu formulierten Norm zurückbleibt, dass in vielen Fällen Spitzenpositionen in der städtischen Politik über den in der neuen Stadtverfassung vorgesehenen Umfang hinaus von Angehörigen der alten Geschlechter eingenommen werden, dass diese aufgrund ihrer Abkömmlichkeit und ihrer Qualifikation durch Erfahrung und Ausbildung weiterhin einen starken, wenn nicht bestimmenden Einfluss auf die Entscheidungen der Stadt genommen haben. Unberücksichtigt bei dieser Analyse bleiben jedoch die Fragen, wie viele der dem Stadtadel verbliebenen Ratssitze von diesem überhaupt noch besetzt werden konnten, inwieweit die getroffenen politischen Entscheidungen sich von denen in früherer Zeit klar erkennbar unterscheiden und eine Abhängigkeit von der Öffentlichkeit, auch in Anführungsstrichen, bestand, die auch in Gestalt des Großen Rats oder Schöffenkollegs ein in der Regel nur die Repräsentanten der Zünfte umfassendes mehrhundertköpfiges Gremium in der Stadtverfassung verankert war. Bei vielen Entscheidungen, besonders auf wirtschaftspolitischem Gebiet, die stark von den Zunftinteressen geprägt sind, oder zur städtischen Territorialpolitik, die oftmals gerade gegen die Verwandten des Stadtadels auf dem Lande gerichtet sind, kann man nicht gerade den Eindruck gewinnen, dass hier entsprechend ihrer starken Repräsentanz in den wichtigen städtischen Ämtern die Vorstellungen und politischen Ansichten der Geschlechter selbst zum Tragen gekommen würden. Es braucht nicht gleich bis zu der schon peinlichen Situation wie in Basel zu führen, als im letzten Drittel des 15. Jahrhunderts mit Ritter Hans von Bärenfels nur noch ein Vertreter des Stadtadels, quasi der letzte Ritter, im Stadtrat saß, der zwar als Bürgermeister und Vorsitzender der verschiedenen zentralen Ausschüsse die wichtigen städtischen Ämter innehatte, aber allgemein nur belächelt und als nützlicher Idiot betrachtet wurde, mit dem man demonstrieren konnte, dass man keineswegs die Rechte des Stadtadels beseitigt hätte. Gewiss darf man dieses Extrembeispiel nicht verallgemeinern, aber es gibt wohl Anlass, in diese Richtung zu blicken und nach seinem Stellenwert zu fragen. Es ist immerhin insofern repräsentativ, als in allen Städten, in denen seit dem ausgehenden 14. Jahrhundert zahlenmäßig die Zünfte ein klares Übergewicht im Stadtrat innehatten, der Stadtadel im Laufe des 15. Jahrhunderts einem Schrumpfungsprozess unterlag. So lassen sich für Schwäbisch Hall folgende Zahlen beibringen. In der ersten vollständigen Betliste von 1396 finden sich unter den 1000 bis 1200 Haushaltungen 78, die dem Adel zuzuschreiben sind. 1460 sind es noch 39, 1485 32, 1509 noch 28 und nach den Unruhen von 1510-12 bald deutlich unter 20. In manchen mittel- und oberrheinischen Städten verläuft diese Entwicklung deutlich rascher und konsequenter. Dennoch ist nicht zu verkennen, dass auch hier im 15. Jahrhundert der politische Einfluss und die wirtschaftliche Stellung der in der Stadt verbliebenen adligen Geschlechter noch recht stark war. Aber auffallender noch als die kräftig herausgearbeiteten Kontinuitäten über gewisse Umbrüche hinweg, treten doch wohl die Veränderungen in der Politik und im Selbstverständnis des Bürgertums hervor, die manche Entwicklungen, wie sie unter anderen Bedingungen und auf einer anderen, nämlich staatlicher Ebene, wesentlich später zum Durchbruch gelangen sollte, im Ansatz bereits vorweggenommen zu haben scheinen. Man fühlt sich manchmal an gewisse Entwicklungen im 18. und 19. Jahrhundert erinnert. Wie es eingangs betont wurde, repräsentiert die bisher behandelte Städtegruppe nur eine von mehreren Möglichkeiten der Entwicklung in dieser Zeit. Allerdings hat dieser Städtetyp eine große Verbreitung gefunden, sodass an ihm ein Haupttrend der Entwicklung Asplitz lesbar ist. Diesen seit dem ausgehenden 14. Jahrhundert stark von den Zünften geprägten Städten steht auf der anderen Seite als entgegengesetztes Beispiel Nürnberg mit seiner fast unangefochtenen Vorherrschaft des Patriziats gegenüber. Die überwiegend aus der Ministerialität und besonders der Reichsministerialität hervorgegangene Führungsschicht weist eine eigenartige und interessante Struktur auf die es sich etwas näher einzugehen lohnt. In der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts kristallisiert sich aus einer breiteren Schicht ehrbarer Bürger, die als genannte Nominati, als Eideshelfer und Zeugen vor Gericht und bei Vertragsabschlüssen 1276 erstmals hervortreten, ein engerer Kreis von Geschlechtern heraus, die bald ausschließlich die 13 Schöffen und 13 Ratstellen besetzen, die um 1320 zum Inneren Rat verschmelzen. Zwar kommt es 1348 im Zusammenhang mit den reichspolitischen Auseinandersetzungen zwischen den Wittelsbachern und den Luxemburgern auch in Nürnberg zu Parteikämpfen und sozialen Konflikten. Aber der Auszug des größeren Teils der führenden Geschlechter ist nur von kurzer Dauer. Schon bald treten sie mit Hilfe Karls IV. Unter Wiederherstellung der alten Macht- und Rechtsverhältnisse in ihre alten Positionen ein. Unter dem Eindruck der radikalen Umgestaltung der Augsburger Verfassung zugunsten der Zünfte im Jahre 1368 werden 1370 auch in Nürnberg 8 Handwerker der bedeutendsten Gewerbe in den Rat aufgenommen, allerdings mehr aus optischen als aus politischen Gründen. Denn in Nürnberg wurde dem Reich entfalteten Handwerk und Gewerbe nicht einmal die Errichtung von Zünften gestattet. Allerdings musste auch dieser immer exklusiver werdende Nürnberger Stadtadel einen langen Weg gehen und ihre traditionell ungewöhnlich engen und guten Beziehungen zu Kaiser und Reich ins Spiel bringen, bevor sie ihre Gleichstellung mit dem reichsritterlichen Adel bestätigt bekam. 1696 wurde durch kaiserliches Privileg, Zitat, das Regiment über unsere Reichsstadt Nürnberg allein jenen kleinen Kreis von Geschlechtern vorbehalten, die, Zitat, durch alten Adel hervorragen und die man nach dem Vorbild römischen Brauchs in neuerer Zeit patrizisch genannt hat. Durch ein Diplom des Kaisers von 1697 wurde ihnen auch, Zitat, das uraltadelige und ritterliche Herkommen der all dort befindlichen ratsfähigen Familien, ehe sie sich in die Stadt begeben, in dem adligen und rittermäßigen Stand gelebt, bestätigt. Aber diese scharfe ständische Trennung zwischen städtischer Führungsschicht und Landadel ist erst das Ergebnis eines Differenzierung- und Abgrenzungsprozesses, wie er sich stärker seit dem ausgehenden 14. Jahrhundert spürbar zu vollziehen beginnt und um die Wende vom 15. zum 16. Jahrhundert zu einem vorläufigen Abschluss gelangt. Für das 13. und 14. Jahrhundert wird man jedoch derartige Vorstellungen und Maßstäbe nicht in gleicher Weise anwenden dürfen. Seit dem Ende des 14. Jahrhunderts lassen sich also zwei entgegengesetzte Tendenzen beobachten, die eine sich gegenseitig ergänzende Wirkung haben. Einerseits gewinnt vielfach der mittlere Zunfthandwerker und Gewerbetreibende zunehmend an Einfluss und beginnt gegenüber dem Stadtadel eine ablehnende bis aggressive Haltung einzunehmen, was dann zu den geschilderten Konsequenzen führen kann. Andererseits vollzieht sich gleichzeitig eine Abgrenzung des Adels gegenüber dem Bürgertum unter Akzentuierung ständischer Elemente, wie sie sich in der Gründung von Rittergesellschaften, den strengeren Ahnenproben und ständischer Bestimmungen in den Ritterspiegeln bis hin zu der Heidelberger Turnierordnung von 1485 widerspiegelt, die die im Handel aktive städtische Führungsschicht als unebenbürtig ablehnt. Außerdem werden in dieser Zeit mehr und mehr die stadtadligen Geschlechter als nicht stiftsfähig für die großen Reichsstifter erklärt. Wie reagiert nun angesichts dieser zwiespältigen Situation das Nürnberger Patriziat, das sich ja durch eine große Nähe und Verbundenheit mit dem Landadel und zugleich durch ungemein weit ausgreifende und vielfältige Handelsaktivitäten auszeichnete? Auf letztere konnte man nicht verzichten, wenn man das wirtschaftliche Niveau und den politischen Einfluss behaupten wollte. Und vom Selbstverständnis her, sowie aus Prestigegründen und wegen der bestehenden verwandtschaftlichen Beziehungen, konnte man die Beziehung zum Landadel nicht abreißen lassen. Es macht die Besonderheit des Nürnberger Patriziats aus, dass es diese widerstrebenden Tendenzen auszugleichen oder teilweise auszugleichen vermochte, wobei ihnen ihre in der zweiten Hälfte des 14. und im 15. Jahrhunderts engen Beziehungen zu den deutschen Herrschern sehr zustatten kamen. Von ihnen erhielten sie, so schon von Karl IV., für ihren zum Teil größeren Landbesitz, über den sie aufgrund ihrer überwiegenden Herkunft aus der Ministerialität und ihrer Lehnsfähigkeit verfügten, wichtige Hoheit und Herrschaftsrechte zuerkannt. In dem zweiten Drittel des 15. Jahrhunderts sollten dann gerade sie vom römischen König ritterliche Würden, erhebliche Wappenverbesserungen und altadlige Helmzierden erhalten. Dem Nachweis weit zurückreichender, ehrwürdiger adliger Traditionen sollte auch das vom Rat bei dem Ratsherrn Konrad Haller in Auftrag gegebene große Konrad-Haller-Buch ebenso dienen wie das um 1526 erschienene Brixnersche Turnierbuch. Parallel dazu erfolgte eine zunehmende Abschließung des Stadtadels, auch wenn damit nicht verhindert werden konnte, dass die Heiratsverbindungen zum Landadel seit den 70er Jahren des 15. Jahrhunderts abrissen. So heiratete man nur noch im Kreise der Geschlechter selbst. Während im 14. und auch noch im 15. Jahrhundert die Aufnahme von reich gewordenen und durch Geschäftsbeziehungen mit den Geschlechtern verbundenen Kaufherren in den Rat und teilweise auch in das Patriziat möglich war, wenn sie sich auch seit den 30er Jahren des 15. Jahrhunderts schon im Wesentlichen auf Ritterbürtige und Angehörige des Patriziats anderer Städte beschränkte, erfolgte mit dem Erlass des berühmten Tanzstatuts von 1521 eine endgültige Abschließung auf geburtsständischer Grundlage. Zum Tanz auf dem Rathaus sollten nämlich nur noch eingeladen werden, die, Zitat, vor anderen den Vorrang haben und geehrt werden, dass sie und ihre Nachkommen dieser alten, wohlhergebrachten Ehre sich gebrauchen mögen. Konkret handelt es sich dabei um den engen aristokratischen Kreis der 20 alten und der von ihnen als ebenbürtig angesehenen 7 neuen Geschlechter, zu denen noch zwischen 1440 und 1504 15 sogenannte Zugelassene gekommen waren. Daran sollte sich mit 2 Ausnahmen bis zur Auflösung dieser Verfassungs- und Verwaltungsstruktur zu Beginn des 19. Jahrhunderts nichts mehr ändern. Trotz der erkennbaren Bemühungen des Nürnberger Stadtadels, sich dem reichsritterlichen Adel anzugleichen, hat er doch den wesentlichen Stein des Anstoßes, nämlich seine weit gespannten Handels- und Wirtschaftsaktivitäten, nicht aufgegeben oder vorläufig nicht, sondern bis in das 17. Jahrhundert hinein fortgeführt. Sei es nun in dem großen Warenhandel in fast allen Teilen Europas mit Gewürzen, Tuchen und besonders den berühmten und begehrten Nürnberger Metallwaren, oder sei es bei Finanz- und Kreditgeschäften oder als Unternehmer in den Hammerwerken der Oberpfalz und im Bergbau besonders des Karpatenraums. Überall sehen wir die alten Nürnberger Geschlechter mit wirtschaftlichen Initiativen hervortreten, nämlich die Groß-, Holzschuher, Finzing, Stromer oder die Beheim, Ebner, Führer, Grundherr, Haller, Kress, Muffel, Schopper, Tetzel, Forchtel, um nur einige Namen zu nennen. Dies alles hat Wolfgang von Stromer in mehreren Untersuchungen ausführlich dargelegt und außerdem für die erste Hälfte des 15. Jahrhunderts in einem tabellarischen Überblick die wichtigsten Indikatoren für Reichtum und Ratswürde zu erfassen gesucht, wie ich sie Ihnen dann im Anschluss verteilen kann in Form von Fotokopien. Die Gründe für die ungewöhnliche Stabilität und Stärke des Nürnberger Patriziats in einer Zeit, in der in vielen anderen Städten ihre Kollegen mehr oder weniger heftige Rückzugsgefechte austragen mussten, liegt sicherlich zu einem erheblichen Teil einerseits in der Kombination weit gespannter Wirtschaftsaktivitäten mit der Absicherung durch einen zum Teil beachtlichen Landbesitz und andererseits durch die Weite des politischen Horizonts, der sich nicht auf das städtische Umfeld beschränkte, sondern von vornherein auf den Kaiser und die Reichspolitik, auf Ungarn, Böhmen und Polen sowie auf Venedig oder Brücke und andere Plätze orientiert war. Damit wird ein wesentlicher Unterschied zu den Geschlechtern der anderen behandelten Städte sichtbar, die schon längst nicht mehr einen vergleichbaren politischen Einfluss wie die Nürnberger Führungsschicht um die Wende vom 14. zum 15. Jahrhundert und weiterhin ausübte. Allerdings darf man aber auch nicht verkennen, dass das Patriziat und speziell der Stadtadel der zuerst behandelten Städte durchaus noch in der kritischen Phase des beginnenden 15. Jahrhunderts wirtschaftlich gesehen eine Spitzenposition einnahm. Erinnert sei an den Hinweis auf Basel für das Jahr 1429, als sich die größten Vermögen immer noch in der Hand der Herren von der Hohen Stube befanden. Insofern ist die Vorstellung falsch, dass dieser Personenkreis von der Entwicklung längst überholt worden wäre, nur noch ein Rentnerdasein geführt und krampfhaft an den alten Standesprivilegien festgehalten hätte. Sie teilten also durchaus nicht das Schicksal des in dieser Zeit in eine schwere wirtschaftliche Krise geratenen Landadels, sondern verstanden es, durch Geld- und Kreditgeschäfte ihren Reichtum zum Teil sogar noch zu mehren. Allerdings entfalteten sie keine mit dem Nürnberger Patriziern vergleichbaren Handelsaktivitäten. Von ihrer wirtschaftlichen Stellung her gesehen, war also ihr Funktionsverlust in der Stadt und zum Teil ihre Verdrängung aus der Stadt weder vorprogrammiert, noch erfolgte sie aus einer begründeten Zwangsläufigkeit heraus. Vielmehr sind das neue Selbstverständnis des Bürgertums einerseits und die Abschließung und wachsende Feindschaft des Adels gegen die Städte andererseits wichtige Faktoren in diesem Prozess. Daneben gibt es aber auch Anzeichen für Auflösungserscheinungen beim Stadtadel, die vielleicht am deutlichsten in der rückläufigen Zahl der Patrizierfamilien und ihrer Angehörigen sichtbar werden. Dieses Phänomen ist allerdings kein ausschließlich natürlicher Vorgang, sondern stark durch politische Maßnahmen bedingt, indem manche Städte mit einer Zunftmajorität Ergänzungs- und Rekrutierungsverbote von neuen Mitgliedern für das Patriziat erließen, sodass zwangsläufig Schrumpfungsvorgänge eintraten. Derartige Probleme gab es für das Nürnberger Patriziat nicht. Vor allen Dingen sah es sich nicht wie das Patriziat und die ritterliche Führungsschicht der anderen Städte durch die Zünfte vor die Alternative gestellt, sich entweder ganz und ausschließlich der Stadt zuzuwenden oder sich für den Landadel und den Territorialherrn zu entscheiden. So ist es dann auch kein Zufall, dass dieser Prozess des Konfliktes mit dem Stadtadel zeitgleich mit der entscheidenden Phase des Vordringens der Stadt auf das Land in vielen Fällen der Errichtung eines städtischen Territoriums verläuft. Was diesen Themenkomplex anbelangt, so müssen wir uns hier mit einigen ganz kurzen abschließenden Hinweisen begnügen. Es wird nur möglich sein, auf auffallende Unterschiede in der Territorialpolitik hinzuweisen, die zum Verständnis unserer Fragestellung beizutragen vermögen. Wollte man eine Chronologie des Vordringens der Stadt auf das Umland vornehmen, dann ließe sich darauf verweisen, dass die ersten Erwerbungen von Grundbesitz und Rechten auf dem Lande häufig nicht durch die Stadt, sondern durch einzelne Patriziergeschlechter und dann auch durch städtische Institutionen, wie besonders das Spital, erfolgten. Gezieltere Maßnahmen durch die Stadt selbst wurden vielfach erst seit dem ausgehenden 14. und besonders in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts ergriffen. Diese konnten je nach Verfassungs- und Wirtschaftsstruktur der Städte recht unterschiedlich ausfallen. Das Haupt der Hanse, die Freie Reichsstadt Lübeck, um auch einmal einen kurzen Blick nach Norden zu werfen, betrieb unter der Führung eines Handelspatriziats eine stärker auf die Sicherung der Straßen und Handelswege im Einzugsbereich der Stadt hin orientierte Territorialpolitik, was zur Erwerbung einer Reihe verkehrspolitisch wichtiger Vogteien und Stützpunkte führte, die den vorzüglichen Zweck hatten, die großen Handelsstraßen nach Hamburg und nach Lüneburg, das heißt die wichtigste Verbindung zwischen Ostsee und Nordsee, zu schützen, ohne dass es darauf angekommen wäre, dass sie in einem territorialen Zusammenhang untereinander stünden. Größere, geschlossene Besitzkomplexe wollte die Stadt Lübeck nicht erwerben. Dafür erfolgte aber über das Instrument des Bürgerlehens, aber auch durch Kauf, ein kräftiges Vordringen des hansischen Bürger- und Handelskapitals auf das Land in dieser Zeit. Auch bei dem Aufbau des großen und relativ geschlossenen Nürnberger Territoriums stehen die Interessen des Patriziats im Vordergrund. Das gewiss auch aus Prestigegründen das Risiko des großen Konflikts nicht scheute, und zwar mit Erfolg, wie im Markgrafenkrieg mit Albrecht, mit Markgraf Albrecht Achilles von 1449 bis 1453 sowie im Bayerischen Erbfolgekrieg von 1545. Natürlich ging es ebenso wie im Fall von Lübeck dabei auch um die Sicherung der Handelsstraßen vor den sogenannten Plackereien, den Raubüberfällen auf Warentransporte als Racheaktion gegen die Stadt Nürnberg durch den kleinen Landadel. Daneben spielte hier noch ein anderer Faktor eine wesentliche Rolle, nämlich der Sicherung eines wichtigen Industriegebietes, in dem die großen Reichswälder, die Wasserläufe und die Bergwerke zum Betrieb eines Montanreviers dienten. Das im Norden gelegene Knoblauchland hatte dagegen wichtige Versorgungsaufgaben für die städtische Bevölkerung zu erfüllen. Im Übrigen errichtete das Patriziat in dem auch mit eigenen Besitzkomplexen aufgebauten Stadtgebiet seine Sommer- und Nebenresidenzen. In den Städten schließlich, in denen die Zünfte die Majorität und einen starken oder gar bestimmenden Einfluss erlangt hatten, sind die Gewichte wiederum anders verteilt. Im Vordergrund scheint erst einmal das Bemühen zu stehen, den Adel im städtischen Umfeld durch Edel- oder Ausbürgerverträge mit der Verpflichtung der Öffnung ihrer Burgen an die Stadt zu binden oder durch Kredite finanziell von sich abhängig zu machen, beziehungsweise als nächsten Schritt dann auszukaufen. Der Teil des Adels, der sich einem derartigen Zugriff zu entziehen suchte und in Konflikt mit der Stadt geriet, wurde gerade in dieser Übergangsphase vom 14. zum 15. Jahrhundert vielfach militärisch in die Knie gezwungen. Gewiss spielen dabei auf städtischer Seite ganz nüchterne Sicherheitserwägungen, das Bestreben von Bedrohungen und Belästigungen durch den Landadel möglichst frei zu sein, eine wesentliche Rolle. Hinzu tritt jedoch in diesen Städten aus dem neu gewonnenen bürgerlichen Selbstverständnis heraus ein gewisser, um es auf eine kurze Formel zu bringen, antifeudaler Effekt als zusätzlicher Impuls hinzu. Eine stärkere Bedeutung wird auch, wie es sich für Zürich feststellen lässt, von diesen Städten den Einnahmen aus dem Landgebiet zur Entlastung der Bürger sowie der Sicherung der Lebensmittelversorgung beigemessen. Was den letztgenannten Gesichtspunkt anbelangt, so kam es nicht zuletzt unter dem Einfluss der Zünfte mehr und mehr zu einer Schutzpolitik für den bürgerlichen Konsumenten, auch unter Androhung und Anwendung von Strafmaßnahmen im Fall der Missachtung des sich ausdehnenden Marktzwanges und der städtischen Preistaxen. Auffallend für diese Städte und für diese Zeit ist auch die Ausweitung der protektionistischen Wirtschaftspolitik der Zünfte auf das Umland, wie sie etwa in der Einschränkung der gewerblichen Betätigung auf dem Lande zum Ausdruck kommt. Wenn man einmal näher analysiert, wie in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts der Rhein als der wichtigsten Verkehrs- und Handelsweg Nordeuropas im Zuge einer von den Zünften stark mitbestimmten Territorialpolitik und konkret im Interesse der Basler Schiffleutezunft, besonders auf dem Streckenabschnitt von Basel bis Straßburg, in seiner Funktion schwer beeinträchtigt wurde, dann wird an diesem Fall noch einmal deutlich, wie stark die alte Führungsschicht hier in ihrer politischen Entscheidung in eine Abhängigkeit von den Zünften geraten war und wie von daher auch begründet die Territorialpolitik eine ganz andere Ausrichtung wie etwa Nürnberg und Lübeck erhalten konnte. Aber dieser ganze Fragenkomplex scheint mir bei weitem noch nicht zureichend bearbeitet, um schon zu klaren Aussagen und eindeutigen Ergebnissen gelangen zu können. Ich glaube jedoch, dass man von der Frage der sich verändernden Stellung des Stadtadels bzw. weiter Teile der alten städtischen Führungsschicht ausgehend zu wichtigen und interessanten Einsichten gelangen und auch in die wenig oder weniger beleuchtete Entwicklung des 15. Jahrhunderts eine gewisse Klarheit bringen kann. Ich danke. Centrato il tema del nostro seminario per parlarne sull'esempio di alcune ganz importanti della Germania. Comincio subito con Basilea, il primo esempio, e devo spiegare prima qualche cosa che ho capito bene o non capito, non bene. Il Consiglio nel XIII secolo è composto da 12 persone. 4 sono del patriziato, membri del patriziato militare, e 8 fanno parte di un gruppo di cittadini che si chiama Habsburger, sarebbe in italiano i cittadini 8, cioè perché hanno 8 posti nel Consiglio si chiamano gli ottani o di no, gli otto. Scusi, sono molto di più di 8, perché sono 50 o così, sono quelli che hanno diritto di parlare degli 8 di volta in volta, perché il Consiglio cambia. Ma adesso è spiegato di che cosa si tratta con Habsburger, e dirò Habsburger per rimanere chiaro. Poi, i nobili della città si organizzano in un modo molto tipico per la Germania che non riesco a tradurre. Perciò dico prima la parola in Stuben o in Stubengesellschaften. La Stube è la camera, invece è la camera nella quale ci si riunisce per bere insieme, per stare insieme, eccetera, come un club inglese, diciamo la mescita o qualche cosa del genere, e quelli che hanno il diritto di frequentare questa mescita o trattoria o così, sono i membri della compagnia di questa Stube. La hohe Stube è la alta, quella più alta in rango, che può essere frequentata soltanto dai membri del patriziato cavalleresco o militare. Un'altra Stube è la niedere Stube, cioè la Stube bassa, che può essere frequentata da parte dei Habsburger, ma non di nessun altro. E quelle compagnie delle Stuben sono diciamo il segno esteriore di organizzazione di questi ceti patriziali, che sono 2 provenienti, secondo lo Schulz, da 2 gruppi di ministeriali nel XII secolo, piuttosto quelli che erano militi del Signore e quelli che erano già abitanti delle città, però nel servizio del Signore. E questi ministeriali sono diventati, per Basilea, i 2 gruppi del patriziato. Dolinger, ne abbiamo litigato, Dolinger è molto gentile, quando noi berlinesi siamo andati a Strasburgo, lui ci ha fatto una visita guidata molto interessante della città di Strasburgo, ha gentilmente detto potete chiamarmi anche Dollinger, sapendo che tutti gli studenti tedeschi studiano per sapere la Hanse, il libro appunto del Dolinger e il libro migliore sulla Hanse. Dolinger descrive la stessa cosa con le 2 parole o i 2 concetti di patrizia noble, che sarebbero i ministeriali militari, e patrizia bourgeois, che sarebbero quelli delle Habsburger a Basilea. Ritter e Habsburger. Adesso non è così che si possa distinguere facilmente tra nobiltà o aristocrazia cittadina e ceti popolari, perché le corporazioni di Basilea sono anche divisi in 2 classi, in 2 ranghi o gradi. Ci sono 4 corporazioni signorili, cioè Herrenzünfte, che sono le corporazioni non posso dire più nobili perché non è nobiltà di sangue, però sono onorate. Le quattro corporazioni superiori onorate, o come dirlo. Una di quelle è la corporazione, devo continuare, 11 altre corporazioni degli altri mestieri, e una delle quattro corporazioni dei, cioè elevate, è quella dei Hausgenossen. Qui negli ultimi giorni è già stato varie volte la parola degli Hausgenossen o Münzerhausgenossen, cioè il gruppo di persone che originariamente ha la zecca, che poi ha un monopolio del cambio, in Basilea anche il monopolio del commercio della zecca. Tanti Achtburger fanno parte della corporazione, i cui membri sono ereditari, della Hausgenossen, e così è un po' un pasticcio che non è molto facile da distinguere. Sotto quanto ha detto lo Schulz, c'è stata una, diciamo, polemica continua, o una, con molta amicizia e ammirazione per il resto, contro un articolo da noi famoso del Maschke. Maschke aveva nel 1959 pubblicato un articolo che in sostanza diceva: possiamo benissimo ricercare tutto quanto è successo nelle città tedesche nel basso medioevo. Ci sono le corporazioni che vincono i nobili o che si arrangiano con i nobili in questo o quel senso, però o anche le città in cui questo non succede, cioè i diritti rimangono invariati, però l'effetto dappertutto è lo stesso. Gli unici che sono disponibili, che hanno il tempo libero per poter occuparsi della politica cittadina, sono i membri del patriziato. Se sono, secondo gli statuti, autorizzati come nel XIII secolo a Basilea di fare il consiglio, i membri del consiglio, o se sono stati depossedati dei loro privilegi, sono sempre loro che servono per le ambasciate fuori, perché solo loro hanno le esperienze, le conoscenze necessarie, eccetera, eccetera. Lo Schulz, accettando quanto Maschke ha detto, però soltanto in parte, una volta ha detto che bisognerebbe scrivere una seconda parte di questo lavoro, e la seconda parte dovrebbe contenere il calo continuo, la decaduta continua della nobiltà, dell'aristocrazia cittadina durante il XIV-XV secolo in tante città tedesche, eccezione Norimberga, della quale parleremo, e una decadenza che solo in parte è causata dall'ostilità delle corporazioni che dove hanno, o dei popolani si direbbe qui, che soltanto in poche città dove hanno il governo impediscono il reclutamento nuovo per il patriziato o la promozione al patriziato di persone ricche, eccetera, ma anche una cosa strettamente naturale, cioè da una parte cose, diciamo, di natura fisica, cioè le famiglie non durano a lungo, ed è sempre difficile rinnovare un ceto una volta fino ad un certo modo chiuso, ma dall'altra parte una certa tendenza dei fondiari, proprietari fondiari della città, di lasciare la città, e si arriva fino al punto, diciamo, più ridicolo, come l'ha detto lui stesso, che a Basilea, alla fine del XV secolo, in un anno, per tutti gli 8 posti del Consiglio, per tutti i 12 posti del Consiglio rispetto, e per tante altre funzioni da occupare con membri o delegati da parte del patriziato, c'è solo una persona, e quest'uno è proprio, da noi si direbbe, la foglia di fica, cioè di fico, cioè la persona della quale si può sempre parlare nel momento in cui qualcuno dicesse: ma voi avete cacciato i nobili. No, noi abbiamo un nobile che è sindaco, abbiamo un nobile che sta nel consiglio, abbiamo un nobile che sta lì e là, è sempre lo stesso unico nobile che è rimasto nelle funzioni cittadine. Una cosa che verrebbe approfondita in una seconda parte al articolo del Maschke, che da noi gode una certa autorità. Per Basilea il relatore ha descritto i modi in cui la aristocrazia cittadina, cavalieri o militi e Achtburger, che dal 1270 fino agli anni 30 del 300 governano la città senza partecipazione di nessun altro, fino al 1530, in cui sono rimasti 5 famiglie nobiliari e sono aboliti gli ultimi privilegi della Hohe Stube, cioè della società delle famiglie nobili. Questa storia è caratterizzata da un aumento della partecipazione delle corporazioni. Per esempio, già per un breve tempo, nel 1274, il vescovo, contrario all'aristocrazia cittadina, aveva cercato di imporre un consiglio di 29 persone, no, 27, ai 4 più 8 patrizi, 15 rappresentanti dei 4 più 11 corporazioni. Dal 1337 un regolamento analogo, 12 più 30, è diventato di regola, e c'è anche l'elezione da parte delle corporazioni di un funzionario molto importante nelle città tedesche del basso medioevo, come proprio una specie di capitano del popolo, si direbbe qui, da noi si dice Ammeister, che è il rappresentante delle corporazioni di fronte al Bürgermeister e ai Stadtmeister, il sindaco o il podestà. Questo anche troppo breve deve bastare. Per Strasburgo è una cosa analoga. Qui i patrizi o la nobiltà cittadina, la aristocrazia cittadina, ha il nome Konstofler, che è constabulari, cioè come stabili è il latino, sto cercando l'italiano, però non connestabili. Connestabili per noi. Connestabili. E anche qui, dagli anni 30 del 300, anni 30 del 300 sono il tempo delle lotte tra l'imperatore Lodovico il Barbaro e il Papato, un tempo di grande instabilità politica nell'impero e così anche o quasi anarchia e perciò possibilità per i ceti medi della città di sopraffare i ceti alti o maggiores. E questo è una cosa che a Basilea non è succeduta. Nel 1362 viene una cosa come obbligo di far parte delle corporazioni per tutte le persone che hanno diritto di cittadinanza. Prima i mestieri ricchi, come orefici per esempio, facevano parte dei constofler, adesso gli orefici devono fare una corporazione e immettersi nel gruppo delle corporazioni. E non ci può essere proprietario neanche uno che vive soltanto dagli interessi che prende, che non sia organizzato in una delle corporazioni. Accompagnato col assoluto divieto di entrare nel gruppo dei constofler che diventa sempre più piccolo. Qui nell'inizio del 400 succede un'altra cosa importante. Il vescovo e la nobiltà del contado, permettete questa, o dei dintorni, permettete questa traduzione non buona, fa una guerra contro la città. In questa guerra i cittadini criticano, per dirlo in modo un po' inadeguato, i nobili della città, cioè il patriziato, e chiedono che tutti i nobili devono diventare cittadini. 36 di questi nobili cittadini escono dalla città e fanno una lega con i cavalieri nobili di fuori di Strasburgo, però nella guerra alla fine vince la cittadinanza, per dirlo così, e questa sconfitta è anche la fine del, diciamo, del di un certo influsso del patriziato sul consiglio, eccetera, perché prima a Strasburgo c'erano 28 membri del consiglio da parte del patriziato e 28 da parte delle corporazioni. Dopo questa sconfitta dei nobili è 14 da parte dei patrizi contro 28 delle corporazioni invariate, e così si vede che l'importanza dei nobili diminuisce. Due cifre, il gruppo dei Constofler nel 1392 conta 315 persone, 50 anni dopo sono soltanto 100 più 21, cioè 100 uomini, 21 donne. Avrei dovuto dire anche per Basilea che membri della Stubengesellschaft, dell'una e dell'altra, potevano essere anche donne, cioè vedove di membri eredi di membri del genere. A Magonza le differenze tra patriziato e corporazioni sono state molto più forti che non a Basilea e a Strasburgo, i ceti popolari vincitori durante le guerre sono talmente indeboliti di forza assoluta che l'arcivescovo nel 1462 ha vinto e assoggettato la città di Magonza, che non è più libera da questo anno. Contro Maschke e contro anche altri, lo Schulz sottolinea la coscienza politica dei cittadini, dei ceti popolari di fronte all'aristocrazia cittadina. Polemizza un po', come l'ha già fatto martedì mattina, contro l'espressione che Habakkuk aveva anche presa di Bürgerkämpfe, cioè lotte tra cittadini per quello che è successo nelle nostre città. Dice questa espressione non è buona perché l'elemento più importante in queste lotte non è colto in questa espressione, e questo elemento più importante sono le corporazioni. Fino al punto che in alcune città, alla fine del XV secolo, l'entrata in una corporazione significa acquisto del diritto di cittadino e non più, cioè è più importante dell'acquisto formale della cittadinanza. Il caso di Norimberga è proprio unico nella Germania superiore e credo nella Germania dappertutto, non conosco nessun parallelo. A Norimberga è l'aristocrazia che decide, che governa e che rimane al governo fino a che la città perde la sua autonomia agli inizi dell'Ottocento. E sono infatti dalla fine del 400 fino all'Ottocento, all'inizio dell'Ottocento, 20 famiglie vecchie o antiche, 7 famiglie chiamate nuove, sempre ancora nel Settecento chiamate nuove, anche se allora hanno già 300 anni di vita, e 15 famiglie ammesse, cioè non proprio né vecchie né nuove, però non si può escludere queste 15 famiglie, cioè 42 famiglie che sono proprietari di tutti i diritti di governo, di Herrschaft, eccetera, nella Norimberga dalla fine del 400 in poi. Già nel XIII secolo si prospetta questa cosa, cioè in un tempo in cui anche in altre città governa ancora il patriziato, lo fa anche a Norimberga, però due cose probabilmente hanno causato la vita perpetua di questa situazione privilegiata della nobiltà norimberghese in una città che aveva una produzione artigianale importantissima. I metalli di Norimbergo erano famosi in tutta l'Europa, però una corporazione, neanche una, a Norimberga non si trova mai, perché il patriziato riesce a impedire agli artigiani, ai mestieri, di formarsi in un'organizzazione, in una qualsiasi organizzazione politica. Un problema per l'aristocrazia cittadina, diciamo plenipotenziaria di Norimberga, è l'equiparazione con l'aristocrazia dei dintorni, con l'aristocrazia nell'impero, e Schulz ha raccontato le vicende che hanno portato al fatto che anche dopo che il connubio con i nobili dei dintorni è stato interrotto dalla fine del 400, che la equiparazione di queste famiglie nobili norimberghesi con la Reichsritterschaft, cioè con i nobili immediati dell'impero, è avvenuta finalmente nell'anno 1697, cioè sempre più di 100 anni prima della fine di questa oligarchia aristocratica a Norimberga. Di questo non dico più perché ho già preso molto tempo. Una cosa che vale per tutte le città trattate: se nella prima metà del 400 dappertutto in Germania la nobiltà, l'aristocrazia che abita e ha le sue entrate nel territorio, cioè nei feudi, entra in una gravissima crisi per ragione del cambiamento dall'economia naturale all'economia monetaria, che definitivamente da noi avviene soltanto in questo momento, almeno nell'agricoltura. Questo non vale per l'aristocrazia cittadina, né a Norimberga, né a Basilea, né a Strasburgo. Ancora nell'inizio del 400 a Basilea, delle 13 persone che hanno i più alti, i più ricchi patrimoni, 12 fanno parte della compagnia della Stube, della Hohe Stube, cioè del più alto ceto della nobiltà. E questo viene perché l'aristocrazia cittadina si occupa anche di commercio, sa benissimo le cose economiche. Se malgrado ciò la decadenza dell'aristocrazia cittadina in cose politiche succede, è soltanto una prova per il fatto che in queste città economia e politica sono, diciamo, due scarpe diverse, che una e l'altra sono differenti. Da noi si dice zwei verschiedene Schuhe, ma non so se si può dirlo anche in... Possiamo adottarlo. È un altro paio di maniche. Sì, un altro paio di maniche sarebbe. Grazie. Das sind zwei Ärmel. Per il territorio cittadino, o quello che abbiamo qui chiamato contano, Schulz, riassumo brevissimamente, e anche lui l'ha fatto molto breve, dice che che in prima linea non è la città, ma sono i cittadini, probabilmente i più ricchi, i più alti, e poi anche gli ospedali che comprano dei fondi possibilmente vicino alla città, verso direzioni più lontane, la rete delle proprietà in mano di cittadini diventa sempre un po' più meno fitta. La città in vari punti soltanto dalla prima metà del 400 cerca di arrotondire anche, diciamo, ufficialmente quanto è avvenuto privatamente. Però la politica territoriale delle città è differente. Due esempi con nome: Lubecca è interessata alla salvaguardia delle strade che portano principalmente al mare del nord, cioè Lubecca sul mare Baltico ha un interesse di vita ad una comunicazione sicura col mare del nord. Hamburgo e un'altra strada è quella di Lüneburg, non so se si dica Lüneburg, ma credo che sia meglio dire Lüneburg, la città del sale è una delle principali città anseatiche della terraferma, se è possibile dirlo così. Qui è una politica che è diretta a assicurare i punti essenziali delle strade e non di procurare alla città un territorio possibilmente unitario, eccetera. Altro vale per Norimberga, anche Norimberga, senz'altro come città eminente di commercio, è interessata alle strade, però Norimberga ha bisogno anche di sicurezza per un certo territorio, per esempio per i boschi e le acque e le miniere. Tutte e tre sono una cosa necessaria per la produzione dei metalli e poi ha una regione a nord della città che si chiama Knoblauchland, territorio dell'aglio, che è necessario per le cose anche per la nona e tutto l'approvvigionamento della città con i viveri necessari. Una terza ragione per Norimberga è che i nobili norimberghesi comprano anche terre o fondi fuori della città per fare lì le loro villeggiature, le ville per l'estate. Nelle città delle corporazioni, per chiamarle così, cioè in cui i ceti popolari hanno il reggimento o la maggioranza, si comincia col obbligare i nobili del territorio con una specie di contratto che credo sia anche specifica per la Germania, cioè col Hausbürgertum, il nobile viene obbligato a diventare cittadino della città e in seguito deve servire con il suo castello, con i suoi uomini, eccetera, in caso di guerra nella quale la città fosse implicata. Si potrebbe anche capovolgere questa argomentazione. Lui, in questo senso, non ha più la possibilità di allearsi ai nemici della città, cioè viene obbligato a essere amico molto effettivo, cioè con la rinuncia di fronte ad un esercito della città, alla sua fortificazione, eccetera. In un secondo tempo, la città o singoli cittadini cercano di comprare dal Hausbürger, cioè da questo cittadino esterno, per i suoi fondi per assicurarli ancora meglio alla città. Un'unica cosa per che è un'osservazione sulla quale lo Schulz ha scritto un articolo molto interessante sulla navigazione sul Alto Reno, specialmente tra Basilea e Strasburgo. La corporazione dei Schiffsleute, dei navigatori, diciamo, di Basilea, è stata abbastanza forte di imporre delle condizioni al traffico di questo pezzo del Reno tra Basilea e Strasburgo, che quasi la navigazione ha finito, è finita. Soltanto per ottenere o mantenere i loro privilegi senza ogni riguardo a quanto la situazione economica, politica, eccetera, chiedeva, e questi navigatori di Basilea hanno fissato il traffico delle navi sul Reno in un certo modo per secoli, in modo che nessun progresso era possibile, eccetera. Uno, leggendo l'articolo dello Schulz, avevo l'impressione di aver letto un articolo sui sindacati inglesi negli ultimi decenni, anche senza riguardo a tutte leggi o necessità economiche, hanno fatto nient'altro che non mantenere i loro diritti una volta acquisiti. Per concludere, la decadenza del dell'aristocrazia cittadina, con l'eccezione di Norimberga, si vede in tutte le città, però la spiegazione dovrebbe essere molto più differenziata di quanto è stata nella maggior parte delle pubblicazioni tedesche, che lui sempre ha presupposto come conosciute, e non sono conosciute neanche totalmente. Adesso credo che dobbiamo fare una pausa fino alle 5, quarto d'ora. Le posso chiedere l'indicazione del suo articolo sulla natura? Sì, neues aufgreifendes Ansatzes von Erich Maschke, den von Ihnen zitierten Artikel. Und Sie haben das, was Maschke damals festgestellt hat, in so vorsichtiger und auch fundierter Weise ergänzt, dass Erich Maschke selbst sich darüber sicher besonders freuen wird. Bei einem so großen Überblick irgendetwas Ergänzendes anzubringen, was ja dann immer so klingt, als hätte es bei Ihnen gefehlt, ist im Grunde genommen ein, ja, wird Ihnen auf jeden Fall nicht ganz gerecht. Ich muss mit einem Aspekt trotzdem, der mir wichtig scheint, Sie haben die Entwicklung der Stellung des Adels innerhalb der Städte dargestellt in erster Linie aufgrund der innerstädtischen Entwicklung, interpretiert aufgrund der innerstädtischen Entwicklung. Und ich glaube, dass ein Aspekt, der in einigen Einzelheiten bei Ihnen angeklungen ist, ergänzend wichtig ist, nämlich die Tatsache, dass sich nicht nur innerhalb der Stadt etwas verändert, sondern dass grundsätzlich auch die politische Gewichtsverteilung zwischen Reichsstädten, und Territorialstaaten, fürstlichen Territorialstaaten innerhalb des 15. Jahrhunderts sich wandelt, und zwar zugunsten des Territorialstaates, und dass der Dienst für einen Fürsten und auch für den Kaiser an Attraktivität außerordentlich zunimmt. Das heißt, es ist nicht nur so, dass etwa Sünfte den Adel aus der Stadt drängen wollen, sondern es ist für den Stadtadel zunehmend attraktiv, im Dienst eines Herrn zusätzliches Prestige zu gewinnen, oder bei Angehörigen der städtischen Oberschicht attraktiv, im Dienst eines auswärtigen Herrn aufzusteigen. Das Beispiel Hehmann Offenburg in Basel ist Ihnen viel besser bekannt als mir. Das bedeutet nun gleichzeitig für die Städte eine gewisse Gefahr, weil auf dem Weg der Mobilitierung städtischer Bürger durch den Kaiser, etwa durch den sozialen Aufstieg im Dienst eines Territorialherrn, Einflussmöglichkeiten von außen in die Stadt gegeben sind. Und ich glaube, dass manche Abschließungstendenzen und Rausdrängungstendenzen gegenüber dem Stadtadel auch eine Art Abwehrreaktion der Städte auf diese veränderten Außenbedingungen und Umweltbedingungen sind. Il professor Dillmeyer è allievo del Maschke e dice che per gli storici tedeschi la ripresa di una discussione terminata più di 20 anni fa dall'articolo del Maschke, suo maestro, nel modo in cui l'ha impostata Schulz sarebbe piaciuto moltissimo anche al professor Maschke e così è grato allo Schulz di averlo fatto. Sono convinto che Dillmeyer, tornato a casa, riferirà tutto subito al professor Maschke, che con i suoi più di 80 anni sarà senz'altro molto lieto di essere ancora preso tanto in considerazione, non soltanto altrove, come succede dappertutto, ma anche qui a te. Il Dillmeyer dice che senz'altro si può dire questo o questo manca nella relazione e con tutte le precauzioni di non voler criticare ingiustamente dice forse lo Schulz avrebbe fatto bene rilevare o ribadire più di quanto lo abbia fatto, io non l'ho fatto per niente nel riassunto, che anche la situazione esteriore dell'Italia è cambiata, non soltanto le cose interiori, cioè le relazioni tra aristocrazia cittadina e ceti popolari, che la relazione tra le città autonome, le città imperiali e i territori dei principi che crescono, per dirlo in breve, che diventano più potenti, abbiano una certa influenza sui fenomeni descritti, analizzati dal relatore. Cioè, la nobiltà cittadina, l'aristocrazia cittadina, è interessata adesso più di prima nel servizio di un signore, perché un'ascesa, una nobilitazione formale, eccetera, è più facile nel servizio dell'imperatore o di un grande principe territoriale nella città. Con questa uscita volontaria dalla città per servire un altro signore, aumenta anche la possibilità e la relativa paura di, nelle città, di prendere, di influenzare la città da parte di quel signore di cui cittadini ex patrizi sono servitori, sono ufficiali, funzionari, eccetera. E forse per questo, dice Dillmeyer, o forse questo potrebbe essere anche una delle ragioni per le tendenze delle corporazioni di limitare l'influsso dell'aristocrazia nella città, cioè entro le mura. Si può trattare anche di una difesa contro l'influsso da fuori tramite ex patrizi che sono nel servizio dei potenti. Fino ad un certo punto con questo allude anche a quanto lei ci ha raccontato dal Ducato di Milano. Wollte ich dazu was sagen? Ja, gern. Den Einwand greife ich gern auf und den Hinweis, dass die Betrachtungsweise stärker von der innerstädtischen Situation bei mir ausgegangen ist und die andere Seite, die Verhältnisse zum Territorialstaat und Landadel, vielleicht etwas geringer oder nur in einigen Andeutungen beleuchtet worden sind. Das ergibt sich zum Teil einfach aus der Thematik und aus der Unmöglichkeit, manches mit zu berücksichtigen, was vielleicht auch noch hineingehört hätte. Ich habe gleich eingangs auf ein Phänomen hingewiesen und es ausgeklammert. Und das war der im 15. Jahrhundert gleichzeitig zu beobachtende Prozess dass manche bis dahin weitgehend autonome Städte im Zuge der Territorialisierungsmaßnahmen der voranschreitenden Landesherrschaft in eine Abhängigkeit von freien oder Reichsstädten zu landständischen Städten geraten. Einen Fall haben wir in unserem Katalog gehabt, das war die Situation von Mainz. Die Zahl lässt sich ohne weiteres erheblich erweitern. Wenn man dieses Phänomen aufgreifen würde, würde schon sehr deutlich werden, dass der Stadtadel im Zuge dieser politischen Entwicklung eine ganz andere und neue Funktion gewinnen kann. Dann ist es allerdings auch nicht mehr eine autonome patrizische Oberschicht, sondern viel stärker eine mit dem Landesherrn verbundene Führungsschicht. Die Alternative, die sich dem Stadtadel in Verbindung mit dem Landadel in dieser Zeit verstärkt geboten hätte, nämlich sich dem Territorialstaat anzugliedern oder dort neue Aufgaben zu suchen, als Grund für diesen Wandlungsprozess ist zweifellos gegeben. Dafür gibt es zahlreiche Beispiele. Vielleicht könnte man einschränkend sagen, ist es am Oberrhein nicht sehr ausgeprägt. Wohl kann der städtische und auch der ländliche Adel verstärkt lehnsrechtlich sich an die Territorialgewalten binden, aber eine höfische Funktion oder größere Verwaltungsaufgaben oder neue politische Aufgaben konnten nur so herausragende Gestalten wie der eben zitierte Henmann Offenburg durch eine ganz persönlich enge Beziehung auch zum deutschen Herrscher erlangen. Das ist zwar latent, diese Möglichkeit vorhanden, tritt aber doch erst sehr zögernd in eine gewichtigere politische Wirklichkeit hinein. Also noch nicht so sehr um die Wende vom 14. zum 15. Jahrhundert, sondern eher mehr gegen das Ende des 15. Jahrhunderts. Sehr stark fällt natürlich die wirtschaftliche Krisensituation des ländlichen Adels auf, mit dem der städtische Adel teilweise eng verbunden ist. Diese familiären Verbindungen haben zweifellos wesentlich zu der prekären Situation in der Stadt beigetragen. Il servizio presso il Signore nel XIV, nel XV secolo non è ancora tanto aperto a tutti i nobili cittadini, ma soltanto verso la fine del 400 diventa un fenomeno frequentemente da osservare. Soltanto delle persone eccezionali possono dapprima trovare il servizio presso un signore e con tutte le conseguenze positive. Più di questo, secondo lo Schulz, è importante la crisi della nobiltà terriera, cioè fuori della città, che è apparentato con la nobiltà cittadina e che tira nella sua crisi anche dietro di sé alcuni nobili della città che di modo che si può parlare di decadenza dell'aristocrazia cittadina. Più che non servizio alla corte del Signore, è trovabile il fatto che cittadini potenti fanno parte o diventano parte del sistema feudale, cioè si fanno dare dei feudi extraurbani e così diventano ancora più simili, più vicini alla nobiltà terriera fuori della città. All'inizio della sua risposta Schulz ha ribadito che aveva già all'inizio della sua conferenza escluso espressamente tutti i casi in cui, come nell'uno caso riferito, cioè Magonza 1472, una città finora autonoma diventa parte di un territorio di un principe, cioè con tutte le conseguenze anche per l'interno della città, per gli stati, dirigenti, eccetera, eccetera. Grazie. Schönen Dank, Zusammenhang wiederum über lokalen Zusammenhang etwas stärker abgestellt in meinem Erwartungshorizont, als Sie das ausfüllen konnten, selbstverständlich. Und ich möchte also auch einfach nochmal wieder betonen, wie stark meiner Auffassung nach hier das Schicksal von Stadtadel und Landadel, das von Anfang an zusammengebunden ist, auch im 15. Jahrhundert eng zusammenhängt und da also darauf noch einmal zur Verdeutlichung hinweisen, ja nicht nur auf den politischen Substanzverlust, den dieser Landadel erleidet gegenüber den Territorialherren, der diesen Landadel ja dann sozusagen politisch von sich abhängig macht, sondern zugleich eben auch den militärischen Substanzverlust, der ja bekanntlich ist und mit technischen Vorgängen ja auch verknüpft ist. Und in dem Zusammenhang möchte ich gerne die Frage stellen, kann man diesen Substanzverlust des Stadtadels nicht oder muss man ihn nicht sogar noch stärker in Verbindung bringen, auch mit dem Wandel des städtischen Militärwesens? Damit wird also ein weiter Bereich natürlich auch der politischen Stellung der Stadt angesprochen, Schützenwesen, Söldnerdienste und so weiter. Und das eben insbesondere, mir ist das bei Ihrem Vortrag auch aufgefallen, insbesondere natürlich dann wird das virulent, wenn dieser Stadtadel dann in einer kritischen Situation völlig versagt. Das ist, und dann eben deutlich nach außen hin bekundet, dass er eigentlich dazu nicht mehr in der Lage ist, worauf seine Vorrangstellung beruht. Übrigens, nur des Vergleichs wegen Lehnsverbote gibt es von Städten ausgesprochen, gibt es meines Erachtens schon für die erste Hälfte des 14. Jahrhunderts von Seiten der Stadt Köln. Das ist ja ein weiter Bereich, der etwa an Mailand erinnert, am Ende des 12. und zu Beginn des 13. Jahrhunderts wird ja auch den mailändischen Vasallen aufgetragen, dass sie nicht gegen ihre eigene Stadt, ihre Patria kämpfen dürfen. Dafür gibt es also Belege in Deutschland, meines Wissens, aus dem 14. Jahrhundert. Aber vielleicht lassen wir, hätte noch eine Frage zu den Zünften, aber das stellt er vielleicht. Professor Hartmann dice che la relazione stretta tra nobiltà cittadina e nobiltà terriera, non so se si può dire così, è interessante non soltanto sotto l'aspetto economico, cioè della crisi della nobiltà terriera, ma anche sotto l'aspetto militare. Il 400 in Germania è il secolo della decadenza della forza militare dei nobili, dei cavalieri piccoli, per ragioni diciamo di sviluppo delle tecniche belliche con mercenari e anche armi che prima, cioè artiglieria, eccetera. La sua domanda, se non un cambio nella struttura militare e nell'organizzazione bellica delle città possa essere anche causa, per una delle cause, per questa decadenza della nobiltà, cioè perdita della forza militare anche da parte della nobiltà cittadina e adozione di altri sistemi militari da parte della città, come per esempio i Schützen, non so qui sono i bersaglieri, non so come tradurre, per forse nel Trentino esistano anche Schützen proprio sotto questo nome. Qui si chiamano Schützen, anche in italiano. Nel Veneto sono le cernide, no? O le cernide? Cernide, sì. Probabilmente no, cernide. Questa cosa, perché questi sono arruolati dalle città. Sì. Ecco, le cernide, sono un'altra cosa. Però siamo sempre in quel... Sì. Alla fine ha aggiunto che a Colonia, già nella prima metà del 300, un'altra città, neanche molto più tardi, si trova quanto si trova a Milano già prima, cioè il divieto da parte della città di prendere feudi contro la città, il divieto ai cittadini. Ja. Ganz gewiss spielen diese allgemeineren, sagen wir mal, werttechnischen Veränderungen, die jetzt nicht spezifisch auf das Verhältnis Stadt und Adel orientiert sind, eine wichtige Rolle dabei. Hinzu kommt aber auch die wehrpolitischen Veränderungen, die mit der Einführung der Zunftverfassung, ich nenne das mal trotzdem weiterhin so, sich vollziehen. Am Beispiel der Stadt Straßburg kann man das an dem Begriff der Konstdorfler ziemlich einfach erklären, die ja primär einfach die Vorsteher der ja, in Straßen gegliederten militärischen Verbände der Stadt gewesen sind. Und in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts nun zu einem eng begrenzten und abgegrenzten Kreis von Patriziern werden, während gleichzeitig mit der Einführung der Zunftverfassung die Wehrverfassung auf eine neue Grundlage gestellt wird, nämlich die der Zünfte. Jede Zunft bildet einen militärischen Verband und es können noch die alten Patrizier als Hauptleute an der Spitze dieser Verbände stehen. Wenn es aber gerade zu den Konflikten mit dem kleinen Adel im Umkreis der Stadt kommt, versagen sie natürlich vielfach in ihrer Funktion, weil es sich um ihre Verwandten handelt und sie sich lieber aus diesen Konflikten teilweise zumindest heraushalten. Das ist nur eine von mehreren Möglichkeiten, sodass der politische Veränderungsprozess in der Stadt auch auf die militärische Seite durchschlägt. Senz'altro, i cambiamenti o i progressi della tecnica bellica hanno un certo influsso su queste cose, però più importante secondo lo Schulz è anche il cambiamento dell'organizzazione bellica. Per Strasburgo i Konstdorfler, cioè il patriziato, in un primo tempo sono i comandanti dei riparti militari formati da certe strade o distretti della città. Ognuno fa capo a uno di questi connestabili. Dal reggimento delle corporazioni la cosa cambia. Non più questo coordinamento geografico sta alla base dell'organizzazione militare, ma le corporazioni fanno ognuno un gruppo dell'esercito cittadino che fa capo negli inizi tante volte ancora a un membro del vecchio patriziato, cioè ex comandante diventa di nuovo comandante militare della corporazione, però c'è un limite per questa funzione, per le tante guerre o faide che la città deve condurre contro i nobili dei dintorni, c'è la difficoltà che questo comandante è coniato o apparentato con i nemici e così lega questo compito militare. E così proprio anche il cambiamento dell'organizzazione politica comporta un cambiamento dell'organizzazione militare, ambedue a danno della potenza dell'aristocrazia. Kann man sich eine kleine Informationsfrage anknüpfen an das eine Beispiel, dann Städtebund mit der zünftigen Straßburg gegen Bündnis Stadtadel und Erzbischof, Bischof sich verbindet. Gibt es das im deutschen Raum häufiger? Ich denke an etwa an diese Bündnissysteme im Italienischen, der Guelph und der Ghibellin. Gibt es das häufiger, dass Städtebündnisse sozusagen eine Funktion in der Innenpolitik der einzelnen Mitglieder ausüben? Das heißt, eine gewisse Herrschaftslage stabilisieren oder auch umgekehrt sich nur bilden dort zwischen Städten, deren Herrschaftslage identisch ist, also dass nur 50 regierte oder statt alle nicht regierte Städte sich zusammenfinden. Professor Tikhonov, chiede informazioni sulle alleanze o le leghe tra le città, dato che lo Schulz ha parlato dell'alleanza tra il Vescovo e tra il Vescovo di Strasburgo e i nobili del terreno contro la città, vuole sapere se quando si alleano per, non so se dice alleano per le città tra di loro, si tratta sempre di città di ugual tipo, cioè governate da corporazioni o eccetera, e se queste alleanze hanno anche una importanza, un effetto intraurbano e non soltanto interurbano, cioè nella città e non soltanto tra le città. Ja, die Geschichte der Städtebünde ist zu groß und zu verschiedenartig, als dass man eine generelle Antwort geben könnte. In den 1220er Jahren beginnt es und hat also die unterschiedlichsten Ausprägungen und Ausformungen gewinnen können. Dennoch kann man vielleicht einen gewissen Trend punktuell zumindest insofern feststellen, als Städtebünde, die oder manche große Städtebünde für eine Stabilität der politischen Verhältnisse um eine solche besorgt sind, wenn es also in verbündeten Städten zu innerstädtischen Krisen kommt, wird sofort, werden Ratsvertreter der befreundeten Städte herangezogen, die bemüht sind, die Verfassung auf eine Grundlage zu stellen, wie sie in den benachbarten Städten vorherrschend ist. Das muss nicht gleich sein, aber es soll eine gewisse Ähnlichkeit schon vorhanden sein. Sehr ausgeprägt ist das im hansischen Bereich, wo dann das Mittel des Verhansens herangezogen wird. Also das heißt, bei abweichenden politischen Entwicklungen, die Stadt wirtschaftlich in die Knie gezwungen werden soll, um sich der Norm wieder zu fügen. Aber es gibt natürlich auch gerade im ausgehenden 14. Jahrhundert, wo es zu den großen räumlichen, umfassenden Städtebünden kommt, Kombinationen, die alle möglichen Verfassungsformen miteinander kombinieren. Allerdings sind das dann weniger Städtebünde, die durch die Vereinbarung einzelner Städte zustande kommen, sondern dahinter steckt dann eine größere politische Absicht auch von Kaiser und Reich, wenn man so will. Dagli anni 20 del 200, il numero e la varietà delle leghe tra città in Germania è tanto che si può trovare tutto. Però per confermare quanto il professor Dikhonov ha chiesto, per dare la risposta che lui probabilmente ha aspettato e che è giusta, dice che in alcune delle leghe più forti, cioè con numerose città, si trova, oltre al desiderio di mantenere l'ordine, la pace, anche il meccanismo che quando in una delle città alleate ci fosse una rivolta, un tumulto o qualche cosa del genere, arrivano i rappresentanti del consiglio di altre città e cercano di stabilire uno stato di cose analogo a queste altre città, cioè si mischiano in questo senso. In un caso specifico, la Hanse, che è la vasta alleanza tra tutte le città della Germania settentrionale e non soltanto settentrionale, e per niente soltanto città marinare come in un primo momento si crede, esiste proprio una specie di boicottaggio di una città che non fa quanto vuole la ANSA, la cosiddetta Caranzon, cioè mezzi economici che riescono a obbligare questa città recalcitrante a fare quanto la maggioranza vuole. Questo è la risposta. Herr Foltrich. Meine Frage zielt auf das von Professor Schulz apostrophierte zünftige Bewusstsein oder auch besser gesagt zunftbürgerliche Bewusstsein. Ich stimme Ihnen zu, wenn Sie meinen, dass der Ansatz von Herrn Maschke erweiterungsbedürftig und auch erweiterungsfähig sei. Meine aber, dass man seine zugrunde gelegte Differenzierung der Zünfte nicht aus den Augen verlieren sollte und sehen sollte, dass also, wenn man Zunft sagt, oder zünftige Führungsschicht sagt, sich sehr viele verschiedene Gruppen dahinter verbergen können. Mir ist es immer etwas paradox erschienen, dass zusammen mit dieser politischen Abwertung des Stadtadels oder adelsähnlicher städtischer Führungsgruppen doch dieses Muster der adligen Lebensführung nicht abgeschafft wird, sondern vielleicht gerade in der Zeit oder auch in der Zeit nach dieser Abschaffung des Abfalles der Adelsgruppen gerade dieses, die adligen Wertvorstellungen, adlige Lebenshaltung und Lebensführung, also Sinn nach gewissen Repräsentanz, Turniere und sonstige Dinge in den Städten zunehmen. Auch dieser Hang zur Oligarchisierung, also zur Abschließung, zur Verengung der städtischen Führungsgremien, hat ja noch eine aristokratische Seite und Komponente. Ich fürchte aber natürlich, dass wir da schon sehr rasch in große Definitionsprobleme geraten und Definitionsschwierigkeiten sich einstellen werden. Aber meine grundsätzliche Frage, stimmt mein Eindruck dieses seltsamen Widerspruchs der einerseits politischen Abwertung des Stadtrats, andererseits aber der Beibehaltung oder des bleibenden Vorbildcharakters adliger Lebensweise, Lebensführung, Anschauung? Ich folge mir wieder una certa Situation paradossale nel fatto che contemporaneamente alla decadenza dell'aristocrazia cittadina si vede non soltanto un mantenimento, ma anzi piuttosto un aumento della vita aristocratica, del vivere nobilmente nelle città anche da parte di non nobili. Cioè questa coscienza che i modi di vivere, tutte le consuetudini, eccetera, delle abitudini dell'aristocrazia che si indebolisce, che sparisce quasi interamente, sono talmente forti che altri ceti della città l'assumono o che, come per Basilea, il relatore l'ha detto, io non l'ho riassunto, che certi nobili si sottopongono volontariamente alle condizioni dure imposte a loro dai cittadini per poter vivere nella città, per poter rimanere nella città. Ja, bis zu einem gewissen Eindruck stimmt, bis zu einem gewissen Umfang stimmt Ihr Eindruck zweifellos. Man kann beobachten, dass sich die neuen städtischen Führungsschichten, wenn man so will, nun auch darum bemühen, Turniere durchzuführen. Allerdings ist auch nicht zu verkennen, dass die Ironisierung darüber krass zunimmt, man das nur noch als die Prügeleien von Bauernlümmeln bezeichnet und der Adel sich diesen Turnieren mehr und mehr abschließt, wie es auch die Turnierordnung, die schriftlich fixierten rechtlichen und ständischen Abgrenzungen vorschreiben. Insofern wird werden Ansätze dieser Entwicklung sehr schnell ins Lächerliche gezogen und damit auch dann abgeschnitten. Das ist natürlich beim Nürnberger Patriziat etwas anderes, aber so im Laufe des 15. Jahrhunderts in anderen Städten. Dennoch gibt es gewisse Formen der Imitation adliger Lebensformen und es gibt auch, und das wollen wir nicht vergessen, ja ein viel längeres Existieren des Adels in der Stadt oder teilweise Existieren als politische Verbleiben politischer Dominanz. Das ist also nicht zu verkennen. Die sind ja nicht deswegen ruckartig aus der Stadt raus, sondern sie verlieren erst einmal an Einfluss. Insofern lebt manches Ältere durchaus noch fort. Worauf Sie aber gleichzeitig abheben, ist ein Wandlungsprozess innerhalb der neuen politischen Führungsschicht, den man seit dem Beginn und ersten Drittel des 15. Jahrhunderts beobachten kann, dass eine Abschließung einer kleinen Führungsschicht innerhalb der Zünfte erfolgt, quasi nur noch die Zunftvorstände und die Ratsausschüsse dominanten Einfluss ausüben und insofern eine neue oligarchische Schicht, wenn man so will, hervortritt. Dennoch würde ich diesen Prozess nicht als mit den Bezeichnungen von Aristokratie oder Stadtadel, da geht es sowieso nicht, wie man das schon begrifflich sofort merkt, bezeichnen. Und was auch weiterhin existent ist und worauf ich ja viel stärker meine Argumentation ausgerichtet habe, diese neuen politischen Führungsgruppen schließen sich zwar bald ab, aber die Beachtung des politischen Resonanzbodens, sie sind ja immer noch Vertreter, gewählte Vertreter der einzelnen Zünfte oder sich im Rahmen einzelner Zünfte ergänzender Vertreter. Das heißt, die Beachtung politischer Normen, wie sie durch die Zünfte und gerade die mittleren Handwerkerzünfte und nicht so sehr die ausgesprochenen Handelszünfte vorgegeben sind, ist eine Komponente, die ganz stark in vielen Entscheidungen und politischen Verhaltensweisen immer wieder zur Geltung kommt. In quanto alla vita aristocratica o ai modi di vivere come l'aristocrazia, Schulz dice che già presto nel 400 gli altri, cioè veramente aristocratici, hanno ironizzato questi tentativi da parte dei ceti nuovi in un modo che che era chiaro che si trattasse di due cose differenti. Avevo omesso di tradurre anche la prima parte della domanda del Volta, se non una certa differenziazione entro i nuovi ceti fosse da rilevare. Lo Schulz dice senz'altro che anche nelle corporazioni, i capi delle corporazioni, i consiglieri eletti dalle corporazioni, eccetera, formano un ceto dirigente entro le corporazioni che anche più tardi si chiude fino ad un certo punto, che però non diventa mai una aristocrazia, magari una specie di oligarchia popolare, bisognerebbe dire, che retta o critica un po' anche questo. Dunque, la mia domanda si ricollegava al fatto che abbiamo visto attraverso le relazioni di Chitolini stamattina a proposito del Ducato di Milano e della relazione di Schulz di oggi pomeriggio a proposito della Germania, come si assiste a un progressivo, diciamo, a una progressiva perdita di importanza, di passaggio dei poteri, diciamo, dalla forma aristocratica a quella dei ceti popolari, un'oligarchia di carattere popolare. E contrariamente a quanto era avvenuto nei secoli precedenti, si ha una certa somiglianza tra queste due realtà, italiana e tedesca. Mi domandavo quanto in un ambito ben più vasto, non strettamente legato a una realtà economica e sociale come quella che è stata esaminata fino adesso, mi domandavo quanto ci fosse alle spalle, e se c'è naturalmente, in che rapporto è il decadimento, anche la decadenza che va subendo l'ideologia imperiale. Cioè vediamo che gli imperatori di questo secolo, del XV secolo, sono certamente non solo per statura personale, non hanno niente a che vedere con, non so, il Federico Barbarossa o il Federico II, insomma, ma imperatori come Venceslao, come Sigismondo, come Federico III, come Massimiliano, in fondo, hanno anche diciamo questa statura personale differente, io direi, anche perché ci si trova in un contesto culturale differente, evidentemente chiamate a ricoprire un ruolo che era ben diverso dal ruolo che gli imperatori precedenti ricoprivano o quantomeno sentivano di dover ricoprire. Ecco, era questa dunque la mia domanda, in che rapporto, se c'è, in che rapporto influisce, incide su questa trasformazione dell'amministrazione all'interno delle città. Auffallend ist, was also besonders heute zum Ausdruck kam, dass eine gewisse Parallelität oder sogar zeitgleiche Ähnlichkeit zwischen Italien und Deutschland in Bezug auf den Niedergang der städtischen Aristokratie und ihrer politischen Bedeutung festzustellen ist. Und solche Analogien noch dazu zeitgleich vorher zwischen Italien und Deutschland allenfalls in Bezug auf Süditalien festzustellen waren, was vor ein paar Tagen nicht wieder. Ihre Frage zielt darauf hin, ob möglicherweise die gleichzeitige Schwäche des Kaisers oder wir können auch ruhig sagen des Reichs ursächlich damit im Zusammenhang stehen kann. Anders als Barbarossa oder Friedrich II. Sei schließlich von Wenzel bis zu Friedrich III. Und Maximilian der Kaiser im 15. Jahrhundert eben doch in einem ganz anderen Zusammenhang, kulturell, politisch und so weiter, einfach schwächer als als in der Zeit vorher. Frage, sehen Sie einen Zusammenhang oder sehen Sie keinen? Einen begrenzten. Bezogen auf bestimmte Reichsstädte und freie Städte, also bischöfliche Städte, die in dieser Zeit in eine Abhängigkeit zum Territorialstaat geraten und eine Intervention von Kaiser und Reich keinen Erfolg hat oder gar nicht erst versucht wird, da zeigen sich natürlich gewisse Abhängigkeiten. Es gibt auch umgekehrte, also Mainz Beispiel, Donauwörth, es gibt eine ganze Anzahl von ähnlichen Beispielen. Es gibt auch positive Fälle, in denen die Intervention von Sigismund beispielsweise im Falle von Konstanz die Entmachtung des städtischen Patriziat und Stadtadels rückgängig macht 1430 und die alten Herrschaftsverhältnisse im Interesse von Kaiser und Reich wiederherstellt, obwohl es dann 1510 mit Maximilian genau umgekehrt gemacht wird, weil die Tendenz haben, der Stadtadel sich den Schweizer Eidgenossen anzuschließen, wird also auf Intervention des Kaisers eine stärker zünftische Verfassung bevorzugt und unterstützt. Also es gibt gewisse Interventionsmaßnahmen und es gibt auch verschiedene Punkte, in denen man erkennen kann, dass eine starke politische Reichsgewalt sicherlich diesem Prozess entgegengewirkt hätte. Insofern sind Abhängigkeiten vorhanden, aber der Prozess ist nicht primär von daher zu erfassen. Un certo connesso esiste in alcuni casi speciali, specialmente nel caso di città imperiali, di città libere, che sono normalmente le città dei vescovi da noi, che vengono assoggettate da un principe, sperano nell'aiuto dell'impero ma non l'hanno perché l'imperatore è troppo debole. Però succede anche, per esempio, a Costanza, che nel 1430 l'imperatore restituisce il governo aristocratico della città, mentre la stessa città di Costanza, dopo che i nobili cittadini cominciano a flirtare con i congiurati elvetici, impone Massimiliano II, Massimiliano I impone un'amministrazione delle corporazioni per tenere la città di Costanza, che poco dopo diventa una città austriaca, cioè asburgica. Però per il fenomeno generale per l'Italia e la Germania, Schulz non vede un nesso. Io direi che in questo caso bisognerebbe discutere il carattere dell'impero del basso medioevo, che è una difficoltà. Per dirlo soltanto con una critica proprio non critica, Venceslao non era imperatore. Tra 1438 e 1452 non esisteva un imperatore, perché Federico III è stato incoronato soltanto 11 anni dopo è diventato re. Massimiliano non è mai stato imperatore, anche se 13 anni dopo aver cominciato il suo governo si è autodefinito imperatore e il Papa non ha protestato. Non è stato imperatore. Cioè, tra 1492, morte di Federico III, e 1530 sono 38 anni senza imperatore. Questo è anche importante per comprendere l'impero che esiste in certi modi soltanto sulla carta e perciò non può essere né forte né debole. Ma scusa, non discutiamo dell'impero. Esatto. Però sarebbe un bel seminario. Sì. Quello sarebbe un bel seminario. Sarebbe molto bello. L'impero nel basso medioevo. Sì. Anche l'impero nell'alto. No, nel basso. Nell'alto ne abbiamo. Ich bin dafür, dass wir jetzt mit Schlussworten von Fräulein Fasoli und Else, die beide sicher nicht sehr lang sein werden, beenden. Einverstanden? Signorina, non facciamo certo un discorso di chiusura. Dobbiamo dire, credo, che siamo stati soddisfatti da una parte e dall'altra delle relazioni che abbiamo ascoltato. L'Istituto Italo-Germanico, sì, Italo-Germanico di Studi Storici, pensa alla pubblicazione delle relazioni, è disponibile per tutta l'organizzazione. Poiché non sono presenti tutti i relatori, molti sono già andati via, non discutiamo come si dovrà fare questa pubblicazione. Ci sarà naturalmente un bel po' di tempo davanti, circa un 6 mesi, i testi non dovranno superare le 50 cartelle di 2000 battute, non cartelle di 3000 battute. E altre delucidazioni pensiamo di darle fra non molto, dopo esserci messi d'accordo fra il professor Else e me e il professor Prodi. Ad ogni modo è allo studio la pubblicazione di queste relazioni, dalle quali credo che veramente emerga la possibilità di una comparazione della situazione al di qua e al di là delle Alpi, giù fino alla Sicilia, che era la cosa che tutto sommato premeva a me, di arrivare fino all'estremo sud. Io non avrei altro da aggiungere. Wiederhole, was Fräulein Fasoli gesagt hat. Wir sind allen sehr dankbar für Ihre Referate und für die Diskussionsbeiträge. Wir sind überzeugt, dass die Initiative des Instituts oder das Angebot des Instituts, diese Beiträge zu veröffentlichen, aufgegriffen werden sollte. werden wahrscheinlich in spätestens 2 Monaten ankommen. Wir wohnen an 2 verschiedenen Orten und heute Abend trennen wir uns schnell, einen gemeinsamen Brief an Sie schicken, an die Redner, vor allen Dingen auch deshalb, weil nicht mehr alle da sind. Eins können Sie schon jetzt wissen, nicht mehr als 50 Maschinenseiten, a 2000 Anschläge. Ich hoffe, das überschreitet ohnehin keiner. Im Übrigen wäre es schön, wenn Sie einen Teil der Diskussion mit berücksichtigen könnten, soweit das nützlich erscheint. Ja, ich für meinen Teil möchte eigentlich nur hinzufügen, dass ich mich sehr freue, dass diesmal nur eines der beiden Probleme solcher Seminare und das auch nur in bescheidener Weise das Seminar etwas behindert hat. Das eine Problem ist, dass es in der ersten Sitzung so furchtbar schwer ist, das Eis zu brechen. Manchmal das Eis auch erst in der zweiten oder dritten Sitzung gebrochen wird. Das ging in dieser Sitzung ganz, ganz leicht. Schon vom ersten Tag an haben wir miteinander diskutiert. Sehr bald ja auch diskutiert, nicht bloß innernational, sondern international. Und das zweite ist, dass gegen Schluss der eine oder andere eben vorzeitig weggehen muss. Auch das könnte schlimmer sein. Wir freuen uns über jeden, der rausgeharrt hat, bis zum Ende. Siamo contenti e grati a tutti quanti sono rimasti fino adesso, però senza voler rimproverare a quelli che per urgenti impegni non sono più qui. Grazie per tutto. Frau Pasoli und Ihnen, Herrn Lenzin, unter anderem Namen auch noch ganz herzlich zu danken. Hier ist es ja üblich, Sensa Complimenti das zu tun, aber umso mehr bedanken wir uns sehr, sehr herzlich bei Ihnen. Applaus